Unterschicht, abgehängtes Prekariat, haben eine kurze, steile, aber steil abfallende Karriere erlebt, Ende letzten Jahres im Herbst. Für einen kurzen Moment hat die ganze Gesellschaft und die Politik sich gekümmert um Begriffe der Soziologie. Selten genug. Setzt euch doch hin. Gemütlicher. Ich will heute über diese beiden Begriffe reden, wie es dazu kommt, was sie besagen, im Sinne des Referats, des einladenden Referats. Es soll auch Ideologiekritik stattfinden dabei, Wissenschaftskritik. Die Behauptung ist, dass was die Soziologie hier vorlegt, ist wissenschaftlich falsch, wohl aber gesellschaftlich offenbar sehr nützlich. Die vier Fragen, um die es heute gehen soll, stehen auf dem Flugblatt, auf dem Thesenpapier. Erstens, wir haben im Herbst eine Armutsdebatte erlebt, eine Debatte über Unterschicht, die die Oberschicht geführt hat, von der Unterschicht überhaupt nicht groß zur Kenntnis genommen worden ist, wohl aber von anderen Teilen der Oberschicht, wenn man schon so in diesem Begriff mal reden will, nämlich vor allem von der publizierenden Oberschicht, im Fernsehen, in Feuilletonseiten vor allem, aber auch in Reihen der Wissenschaft. Das soll der erste Punkt sein, diese Armutsdebatte, worum ging es dabei? Die Debatte ist geführt worden im Wesentlichen oder initiiert worden von der Politik oder von Teilen der Politik. Deswegen soll zweitens die Frage geklärt werden, was stört die Politik eigentlich an dem Prekariat oder normalerweise sagt man dazu Armen? Was stört Politik an der Armut? Drittens, als was gilt dabei Armut? Wie wird Armut da aufgefasst in dieser Debatte? Und das lädt geradezu zu einem kurzen Exkurs ein, was ist sie denn eigentlich wirklich? Das ist dann der dritte Teil. Und der vierte Teil ist, dann geht es wieder zurück auf die Soziologie. Was ist eigentlich der Beitrag der empirischen Soziologie? Einsteigen will ich aber noch nicht mit der Punkt 1, 2, 3, 4, sondern vorweg möchte ich was sagen zu dem Begriff Prekariat, wie es dazu gekommen ist, was der Fehler ist. In aller Kürze, das ist also eine erste ideologiekritische Befassung mit dem Begriff Prekariat in drei kurzen Abschnitten. Wie gesagt, dann soll es darum gehen, und wer ist denn eigentlich damit gemeint? Und dann soll es darum gehen, wer sind die wirklich? Und dann geht es nochmal zurück auf die Soziologie. Was macht denn die Soziologie draus? Was ist das Prekariat? Also ist Punkt gewissermaßen Punkt 0, Einleitung. Was ist das Prekariat? Das Wort ist neu im Deutschen. Prekär kennt man. Das soll so etwas heißen wie unsicher. Aber Prekariat als Bezeichnung einer ganzen Gruppe ist neu. Es klingt nach einem anderen Wort auf Ariat. Das geht mit Prolet los. Und dieser erste Bestandteil Prolet ist hier ersetzt worden durch Prekär. Mal schauen, ob das Methode hat. Prekär sollen die Leute sein oder dran sein. Erster Punkt und erster Fehler. Wenn ich zu jemandem sage, du bist unsicher oder du bist in unsicheren Verhältnissen, dann sage ich nicht, in was für Verhältnissen er ist, sondern ich sage, du bist nicht in sicheren. Jetzt ist schon der Begriff sichere Verhältnisse relativ schwammig. Was ist schon sicher im Leben, außer dem Tod? Was ist schon sicher, selbst in dem Reich der Spekulanten und der Reichen, ob der Reich bleibt oder ob er verspekuliert wird? Ja, aber sagt prekär oder unsicher, scheint sich irgendwie sehr sicher zu sein, dass er verstanden wird. Von Leuten, die offenbar genau solche schwammigen Begriffe lieben oder jedenfalls verstehen. Und eins haben sie sofort herausgehört, sämtliche Beteiligten an der Debatte, aha, das geht also um die unten. Die süße Unsicherheit wird aus 1 Million in einer Woche 2 oder 3 an der Börse oder verzocke ich die 10 Millionen in 3 Wochen wieder auf 500.000 und dann geht es wieder von vorn los. Diese Unsicherheit, an die hat keiner gedacht. Obwohl doch eigentlich ein solcher Mensch auch gern eine gewisse Sicherheit hätte. Vor allem, wenn es sich nicht um einen wirklich reichen Mensch handelt, sondern um jemanden, der gut verdient und dann denkt, er könnte sich aus dem Bereich derer, die immer wieder bedroht sind von prekären Verhältnissen, die jeder versteht, Arbeitslosigkeit und so weiter, rauskatapultieren, indem man mal an einem Hype an der Börse teilnimmt, wie damals an der New Economy. Manche sind da auf den Bauch gefallen und befinden sich jetzt in prekären Verhältnissen, unsicheren im Sinne von unten. Also jeder versteht, es handelt sich um Leute, die unten in der Gesellschaft angesiedelt sind. Aber wohlgemerkt, unsicher. Es sind auch Wissenschaftler, die uns den Begriff beschert haben, abgehängtes Prekariat. Unsicher ist keine Bestimmung von einer sozialen Lage oder von einer sozialen Existenz, sondern ist die Behauptung, da fehlt was. Was denn? Wenn man dann vor allem im Hauptteil, wenn ich über die Sache selber reden will, untersuchen, was da eigentlich fehlt. Zweitens. Es gibt eine zweite Bestimmung zu Prekariat, abgehängtes Prekariat. Abgehängt nämlich. Auch das ist eigentlich genau genommen ein negativer Begriff. Wenn ich einen Waggon abhänge, dann bleibt er irgendwie stehen. Was ist er dann? Vielleicht ein Hindernis für den folgenden Zug. Abgehängt ist für sich auch keine Bestimmung von einer sozialen Lage. Die Wissenschaft scheint es aber zu lieben, solche Negativbegriffe zu kreieren, in die Welt hinaus zu posaunen, Bücher darüber zu schreiben, Zahlen dazu zu suchen und dann Studien zu machen. Die dritte Bestimmung, die Soziologen, die der Friedrich-Ebert-Stiftung da die Zahlen geliefert haben, haben gesagt, diese Leute sind bestimmt durch Exklusion. Exklusion heißt ganz einfach Ausschluss. Das liebt die Wissenschaft überhaupt. Wenn die Wissenschaft beginnt immer damit, dass man einen ganz normalen deutschen oder jedenfalls allgemein verständliches Wort latinisiert, anglisiert, französisiert, jedenfalls unverständlich ausdrückt. Exklusion, das klingt doch gleich wissenschaftlich, Ausschluss, was soll das schon sein? Vielleicht wird bei Ausschluss auch deutlicher, dass es ja schon wieder ein negativer Begriff ist. Ausgeschlossen von. Ja, was haben Sie denn dann, wenn Sie davon ausgeschlossen sind, zum Beispiel von, was Sie behaupten, von regelmäßiger Arbeit? Die Leute werden also bestimmt, es fehlt ihnen was. Aber nicht wie jeder Arbeitslose, er ist ja auch arbeitslos. Los, negativ, keine Arbeit. Sondern offenbar im Bereich der Arbeitslosigkeit gibt es eine Besonderheit von Leuten, die exkludiert, ausgeschlossen sind von dem, ja von was denn? Auch das werden wir noch näher bestimmen wollen, werden wir heute noch näher bestimmen. Hier aber vorweg, man merkt, 3 negative Bestimmungen. Von einem nicht zum nächsten. Ich habe das absichtlich vorweggestellt, weil es soll ja auch eine Kritik der Soziologie sein. Und in der Soziologie kommen solche Begriffsbildungen oft vor, dass sie nicht sagen, was ist die Sache, sondern was ist die Sache nicht. Wenn ich zum Beispiel sage, jemand ist Kapitalist, das ist ja bestimmt das Gegenteil von Prekariat. Da sage ich, aha, das ist derjenige, der hat Kapital. Viel Geld, was mehr werden soll. Da habe ich eine Bestimmung, die seine soziale Existenz positiv ausmacht. Aha, jetzt weiß ich, dem geht es darauf an, sein ganzes Dichten und Trachten, seine Anstrengungen sind darauf gerichtet, diesen Haufen Geld zu mehr zu machen. Bloß was macht ein Mensch ohne Arbeit, ohne Sicherheit? Die Unsicherheit größer? Nein. So negativ die Begriffe sind, so deutlich sind sie doch auch in ihrer logischen Fortsetzung. Wenn ich jemanden als arbeitslos bezeichne, dann sage ich, der braucht eigentlich Arbeit. Eigentlich ist er jemand, der ohne Arbeit blöd dasteht. Prekär, wer unsicher ist, braucht Sicherheit. Bloß in welche Richtung geht der Gedanke jetzt weiter? Beim Kapital, Listen zum Beispiel, oder auch, muss nicht gleich Kapitalist sein, jede beliebige andere Bestimmung, zum Beispiel Grundbesitzer oder Landwirtschaftsmensch, der hat was, mit dem er umgeht. Jemand, der prekär ist, hat nichts, mit dem er umgeht. Der hat höchstens was, was er, wenn er noch irgendwie will, loswerden will, nämlich die Unsicherheit. Aber das ist gar nicht der Witz, was er will. Sein Begriff ist ja geprägt worden von Leuten, die über ihn reden und sagen, wir wundern uns, dass da Leute gibt, die beständig in unsicheren Verhältnissen leben. Und damit meinen sie nicht den normalen Arbeiter, Angestellten, Ingenieur und solche Leute, die halt sich verdingen müssen und am Arbeitsmarkt umtun, dass sie was kriegen, sondern meinen sie eine Mannschaft, die irgendwie getrennt noch von denen existiert. Was, und das ist die erste Bestimmung oder die nächste Bestimmung von Prekariat, Sie wissen zwar immer noch nicht, was die alles ausmacht, aber eins wissen Sie, haben Sie festgestellt, gezählt. Das sind ja über die Jahre betrachtet immer dieselben. Das stagniert ja richtig gehend. Wer mal da von Ihnen erfasst worden ist in der Statistik als prekär, als prekärer, der bleibt offenbar lebenslang drin. Ja, mehr noch nicht, bloß er bleibt drin, so wie der Kapitalist sein Kapital dem Sohn vererbt, der Tochter vererbt, so offenbar auch der Prekarier seine prekäre Existenz seinen Kindern. Man kann nichts auch noch vererben. Bloß so reden sie gar nicht. Sie reden, was ist an ihnen dann denen denn dran? Was ist die besondere Bedingung an den Leuten, dass sie dauernd in prekären Verhältnissen verharren, bleiben, dauerhaft? Erstens ist gesagt, sie brauchten eigentlich Arbeit. Zweitens, sie kriegen ewig keine. Wenn, dann kriegen sie höchstens eine, die sie gleich wieder verlieren oder die sie zwar für gewisse Zeit haben, aber von der sie nicht leben können. Oder sie sind irgendwie alt und schwach, werden nicht mehr gebraucht. Alle möglichen Bestimmungen, Merkmale fallen dabei ein, die sich immer resümieren in dem Punkt, die kommen irgendwie nicht mehr rein in das, von dem sie explodiert sind, nämlich von Arbeit. Aber damit ist auch die Zielrichtung angegeben. Da sollten sie eigentlich rein, wenn sie da nicht reinkommen, woran liegt es denn dann? Antwort, vielleicht liegt es an Bedingungen. Gucken wir mal rum. Schauen wir sie uns mal genau an, so die Soziologen. Haben sie was gelernt? Sehr häufig nichts Gescheites. Schulabbrecher. Einwandererabkömmlinge, nicht ordentlich Deutsch. Haben zwar was gelernt, aber im Laufe der Zeit ist die Qualifikation überflüssig geworden. Handwerkliche Berufe in der technisierten Welt braucht es nicht mehr. Oder sie haben was gelernt, hatten Arbeit, aber plötzlich hat der Chef festgestellt, diese Arbeit lässt sich viel billiger machen, zum Beispiel in Polen oder Tschechien oder noch weiter im Osten, Ukraine oder gar in Indonesien. Ein Sammelsurium von Merkmalen stellen Sie fest. Und jetzt landen Sie zielsicher nicht bei der Frage, was sind denn das für Bedingungen, sondern was fehlt denn eigentlich denen? Was fehlt den Prekariern, was sie auszeichnet, schon wieder die Fehlfrage, was sie auszeichnet von den anderen, denen ja auch nicht übermäßig viel haben. Die müssen ja auch etwas Glück haben, damit sie regelmäßig Arbeit haben. Ist ja auch keine Erbpacht, im Gegenteil. Man sagt heute oft genug, die hätten Besitzstände, diese Knochen, diese verkarsteten Arbeitsmenschen. Da steckt es ja auch drin. Vom Standpunkt der Besitzstände scheint offenbar ein großer Bedarf an Prekären zu bestehen. Wenn ich zu den Leuten sage, ihr seid zu reich, wenn sie Arbeit, normale Arbeit haben, ihr klammert euch fest an Besitzständen, dann schwingt die Hoffnung mit, wie kann man denn die Menschen ärmer machen. Solche Leute ärmer machen, den Schluss wage ich jetzt hier mal einzuflechten, ist der nicht übermäßig schwer, nähert sich immer mehr dem an, was wir unter Prekariat bezeichnet vorfinden. Leute, die von der Arbeit entweder nicht leben können oder gar keine mehr kriegen. Oder nur gelegentlich mal eine kriegen. Aber die Frage geht weiter an dem Subjekt. Keine Bildung, falsche oder falsche Bildung. Aber jetzt gibt es welche, die sagen, von wegen, es liegt bloß an der mangelnden Bildung. Das kann man ja nachholen. Gibt doch Arbeitsamtkurse und so weiter. Sprachkurse für Einwanderer. Wäre doch alles nachzuholen. Warum gehen denn die eigentlich da nicht hin? Warum melden sie sich denn nicht beim Arbeitsamt oder bei der Arbeitsagentur für Unqualifizierte? Warum melden sie sich nicht bei den Integrationskursen, wo man Deutsch lernen kann? Oder wenn sie da sich melden, warum hören sie wieder auf? Warum halten sie nicht durch? Die Fragestellung geht weiter am Individuum. Es muss an ihm liegen. An der Haltung des Subjekts, an der Einstellung. Leute, die nicht abgehängt sind, sondern die sich hängen lassen. Damit ist die Fragestellung fertig, die Verdrehung auch. Die objektiven Verhältnisse sind es nicht, es liegt am Subjekt. Genau umgekehrt wie jedes seines Glückes Schmied, da ist es, wer oben ankommt, hat es Zeug gehabt, hat bewiesen, was in ihm steckt. So genau die gleiche Logik nach unten, wer da unten verbleibt, dem fehlt es eben an was. Und, wo wir jetzt gelandet sind, bei der richtigen Einstellung, beim positiven Stehen zur Welt. Bloß, wie kann man das eigentlich durchhalten? Auch diese Frage wird gleich gestellt von Soziologen. Ein Soziologe namens Bude. Der hat festgestellt, ist doch kein Wunder. Normalerweise dürfte es doch gar nicht sein, dass jemand, der sich hängen lässt, leben kann. So gewissermaßen nach der alten Devise, wer nicht arbeitet oder wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Wie funktioniert das denn eigentlich, dass sich jemand hängen lässt und trotzdem nicht krepiert? Damit sind wir beim Nächsten, wieder bei einer Bedingung. Der Sozialstaat ermöglicht hängen lassen. Die kriegen zu viel, die Hängenlasser oder die Abgehängten. Nicht bloß an ihnen liegt es, an den Subjekten. Der Soziologe ist auch objektiv. Er ist nicht wie der Psychologe, der sagt, du bist schuld, geh mal in dich. Er guckt auch sofort wieder vom Subjekt weg in die ins Reich der Objektivität der Gesellschaft, des Staates und sagt, ihr seid zumindest mit Schuld. Ihr füttert sie durch, ihr entmündigt sie. Ihr überweist ihnen dauernd Geld, kein Wunder, dass sie keinen Grund haben, sich wieder einzuhängen. Auch daraus folgt ein eindeutiges Rezept. Wer sich hängen lässt, weil man ihm das Leben zu leicht macht, dem muss man das Leben schwer machen. Also die Spuren geben. Entzug. Jetzt kommt Exklusion. Als Tat des Sozialstaats, als eingeforderte Tat des Sozialstaats, schließt sie mal aus von den Segnungen eures Hartz IV. Das soll ja gut genug sein zum Hängen lassen. So, damit bin ich jetzt zunächst mal am Ende im Vorspann. Ich wollte einfach mal darüber reden, am Begriff des Prekariats, diesem dreifach negativen Begriff, merkt man, wie der Hase läuft. Man ist beim Subjekt und seinen Bedingungen. Das ist das Reich der Soziologie. Die Bedingungen fördern an ihm was. In dem Fall Negatives, lauter Losigkeiten. Also muss das Subjekt, was zuständig ist für die Bekämpfung solcher Losigkeiten, solcher Hängereien, sich mobilisieren und sie mobilisieren. Übrigens, auch da merkt man die Reihenfolge der Gedanken. Das Subjekt, das Sie da anklagen, der Sozialstaat nämlich, der hat doch längst was getan. Die schöne Dialektik von fördern und fordern. Das Weglassen der Umlaute, Umlautstrichlein. Diese wunderbare Sozialstaatsdichtung. Ich fördere jemand und dann gibt es aber Zunder. Wenn er das nicht begreift, als Startschuss für eine Karriere, weiß ich wohin. Jedenfalls raus aus Hartz IV. Man merkt auch die Reihenfolge der Gedanken. Da gibt es einen Sozialstaat, der bemerkt, die Armen sind ihm zu teuer. Das soll heute nicht mein Thema sein. Ist bekannt. Also wird es mal ordentlich gekürzt. Und dann gibt es welche, Soziologen zum Beispiel, die denken darüber nach und stellen fest, genau das. Da ist noch zu wenig gekürzt worden. Da ist noch zu viel Hängematte zum Verhängenlassen. Soweit der Vorspann, gibt dazu schon mal gleich Fragen oder Nachfragen. Sonst ging es dann jetzt los mit, die Oberschicht alteriert sich über die Unterschicht. Ihr wisst ja, bei uns ist es üblich, nicht unbedingt bis zum Einschlafen zuzuwarten, bis man die Fragen loswerden kann. Wenn ihr sie irgendwo unterwegs habt, stellt sie gleich. Nein, also ich hätte das Wort sowieso nie benutzt, wenn das nicht andere vorgegeben hätten. Eigentlich wollte ich damit sagen, dieses Wort Prekariat ist mit diesen lauter negativen Bestimmungen und der ganzen Umdrehung von der Lage der Leute zu ihrer subjektiven Befindlichkeit erstens ein falscher Begriff, also ein Begriff, der einen falschen Gedanken ausdrückt, und zweitens auch noch ein gemeiner Begriff, nämlich die Leute beschuldigt. Und das auch noch ohne gute Argumente. Übrigens, Selbstverantwortlichkeit habe ich gar nicht benutzt, das Wort. Das ist nämlich die positive Variante davon. Dass man sagt, jemand, der sich hängen lässt, dem muss man Möglichkeiten geben, Selbstverantwortung zu tragen. Ja, man schenkt ihm dauernd Geld, überweist ihm dauernd Geld, den Prekären, den sogenannten, den Hartz-IV-Beziehern oder denen in der dritten Welt. Das ist ein Fehler. Da macht man sie nämlich, da entmündigt man sie. Man muss ihnen das Geld wegnehmen und dann sprießt die Verantwortung. Soweit klar. Also ich will mit dem Wort prekär nichts weiter, ich will es nicht anders benutzen als zur Kritik. Das haben die erfunden. Und ich will später dann im letzten Teil, wenn wir nochmal zurückkommen auf die Soziologie, wie sie es genau machen, also ich will ein paar die Vorgehensweise charakterisieren, dann will ich auch sagen, wie kommt man auf solche Begriffe? Ja? Das heißt, Sie verstehen das auch insofern, dass die Leute, die diese Argumentation vorbringen, so eine Art von Volksreizung betreiben. Also läuft doch das raus irgendwie. Ja, man kann sagen, Volksverhetzung auf absolut unhetzerischem Niveau. Ja, also sagen wir mal, modernisierter Stil sozusagen. Ja. Man redet vornehm Lateinisch, Prekariat, ja. man sagt Exklusion. Scheinwissenschaft. Man macht lauter falsche Übergänge, Fortgänge und landet dann bei der Beschuldigung der Leute. Und selbst da, wo man sie entschuldigt, ja, ihr könnt ja gar nichts dafür. Wenn der Staat euch so leichtes Leben macht, dann braucht mich doch nicht zu wundern. Selbst da, wo sie noch entschuldigt werden, werden sie eigentlich mitbeschuldigt. Insofern kann man, wenn man will, sagen, ungeschminkt, ohne die ganzen Pirouetten einer soziologischen Begriffsbildung, ist es die Beschuldigung der Leute und die Entschuldigung der Situation, in der sie liegen. Also nicht die Situation, die gesellschaftliche Lage, Armut, Reichtum als Existenzweisen dieser Gesellschaft sind darüber, wo es gehen soll, sondern wie sich die Leute dazu verhalten. Also ist mal bei Ihnen, ja, da hinten. Ein Gegenbegriff? Naja, wenn man, gut, ich kann den Übergang schon machen. Ich hätte es mir eigentlich dann voraufgespart für die Abteilung, was ist Armut? Doch, ich sage es dann gleich. Wenn es so ist, dass die beiden prekären Leute sind, die mal gearbeitet haben, nicht mehr gebraucht werden. Zweitens Leute, die immer wieder mal gebraucht werden, mal wieder weggeschickt werden. Drittens Leute, die zwar dauernd gebraucht werden, aber dafür nichts kriegen. Oder nichts kriegen, wovon sie leben können. So die drei im Großen und Ganzen. Dann ist der Schluss nicht schwer, dass die Menschen, für die sie arbeiten, die sie gelegentlich mal beschäftigen oder beschäftigt haben, für ihr Geschäft solche offenbar brauchen. Sie brauchen erstens Leute, die zu jedem beliebigen Lohn antreten, selbst wenn man davon nicht leben kann. Sie brauchen zweitens Leute, die mal für eine ganze gewisse Zeit nicht arbeiten, weil es kann ja sein, dass der jetzt Wachstum ist, vielleicht gibt es wieder Nachfrage nach Arbeitskräften. Es braucht also Leute, die keine Arbeit haben, aber bereitstehen zur Arbeit. Gewissermaßen jederzeit mobilisierbar. Und damit merkt man, es ist gar nicht ihre Bestimmung, keine Arbeit zu haben oder in unsicheren Verhältnissen zu leben. Sondern ihre Bestimmung ist in dem Fall, Reservoir zu sein für die wechselnden Bedürfnisse derer, die Arbeiter einstellen, um Reichtum zu vermehren. Ihren und als Grundlage des Reichtums des Staats insgesamt. Also sind sie ein Teil der Klasse, die fürs Arbeiten gegen Geld da ist. Nicht Exklusion, nicht weg von der Klasse. Es ist ein Teil der Klasse, die gebraucht werden, um aus Geld mehr Geld zu machen. Aus Kapital gewissermaßen zum Wachsen zu bringen. Und wer diese Begriffe nicht unbedingt mag, das reicht ja dann völlig, selbst wenn man es ganz bürgerlich auffasst. Wachstum muss sein, haben wir ja die letzten 10 Jahre bis zum Erbrechen gehört, dass es an dem Gebrechen soll am Wachstum. Das sind die Leute, die man braucht, damit Wirtschaft wächst. Und zwar sowohl diejenigen, die man relativ dauerhaft braucht, als auch ganz insbesondere die, die man mal braucht und mal nicht braucht. Das ist ähnlich, sehr ähnlich wie bei der Armee. Ich lasse das Beispiel, daher kommt ja auch dieser Begriff Reservearmee. Eine Armee, die für den von uns wirklich nicht gewünschten Zweck Krieg ausgebildet wird, taugt als Armee nur für die Bedürfnisse des Staates, wenn es dazu eine Reservearmee gibt. Wenn der Krieg dann losgeht, braucht man mit einem Schlag Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Leuten, die das können, das Schießen und so weiter und marschieren. So ähnlich in der Ökonomie. Diese Ökonomie braucht fürs Auf und Ab der Konjunktur Leute, die jederzeit mobilisierbar sind. Und sie braucht Leute, die, auch das wissen wir, das liest man in der Zeitung, da braucht es auch gar keine großen Schlüsse. Es braucht auch Leute, die den Wunsch der Leute, die arbeiten, möglichst viel zu verdienen, zügeln. Wenn ich weiß, dass die Grenzen nach Osten offen sind und dass jederzeit Polen die Arbeit kriegen können oder noch weiter östlich lebende Völkerschaften, dann nehme ich mich in Acht bei der Frage, wenn der Chef mich fragt, was willst du denn verdienen, bei der Antwort auf die Frage, was willst du verdienen. Dann werde ich nicht sagen, zeig mal, was du hast, das ungefähr, das wär's. Dann weiß er ganz genau, dass ich jetzt aufpassen muss, sich nicht zu teuer zu verkaufen. Sonst ist er nämlich aus dem Spiel. Auch das ist eine Funktion dieser Leute. Auch das ist also ihre gesellschaftliche oder ökonomische Bestimmung. Dann merkt man, wenn es dann mal so durchanalysiert, das sind gar keine Losen, also denen fehlt immer bloß was. Sondern das sind Leute, die braucht diese Ökonomie. Die kann ohne solche Leute gar nicht auskommen. Und es ist meines Erachtens ein furchtbares Urteil über die Ökonomie, dass sie davon lebt, dass erstens diejenigen, die arbeiten, oft davon nicht leben können, zweitens diejenigen, die arbeiten und davon leben wollen, dauernd bedroht sind von der Entlassung oder von der Lohndrückerei, und drittens, dass sie Leute weiterhin braucht und sogar produziert, auch durch eine bestimmte Art der Ökonomie, sogar produziert Leute, die dauernd anstehen nach Arbeit. Und wenn das mal vorübergehend fehlt, auch das wissen wir, vor kurzem war mal der 40. Jahrestag des Gastarbeiterimports, dann sorgt der Staat dafür, dass sie dann von auswärts kommen. Also Prekariat, dieser ideologischer Ausdruck Prekariat umschreibt einen Teil derer, die in der alten schönen Terminologie Arbeiterklasse genannt worden sind. meinetwegen Arbeitnehmer. Auch ein ideologischer Begriff, weil ja gar nicht Arbeitnehmer, sondern Arbeit geben. Aber bitte, da will ich mit bloß drum streiten. Wir wissen, was gemeint ist. Es sind Leute, die fürs Wachstum der Ökonomie unabdingbar sind. Ja. Aber tradieren Sie nicht im Prinzip schon sozusagen diese Logik der Diskriminierung, indem Sie sagen, dass eben die Leute, die sich im Prekariat befinden, diejenigen sind, die sich hängen lassen? Das ist doch im Prinzip die Diskriminierung, die erreicht werden soll. Dass diese Leute verunglimpft werden von vornherein ohne große Differenzierung. Warum verunglimpfe ich Leute, wenn ich sage, so, das so wird mit den Leuten umgesprungen? Wenn ich ausspreche, was mit ihnen passiert. In dem Sinne, dass sozusagen keine Differenzierung mehr stattfindet, sondern sozusagen die Leute, die dazu gerechnet werden sollen, eben als die betrachtet werden, die sich hängen lassen. Ja, das sagen doch die Soziologen, dass die sich hängen lassen. Und gewisse Politiker, die lassen sich hängen. Ausnahmeerscheinungen und sollen sozusagen stellvertretend für diese ganze Gruppe von ALG-2-Empfängern oder wem auch immer stehen. Mhm. Und das ist doch das Bild, was immer so entwickelt wird. Ja, ist doch, hab ich das Bild entwickelt? Nein. Aber es wird dazu kompliziert. Ich will dazu mal eine Anmerkung machen, wegen der Ausnahmefiguren. Ich finde, das ist noch wesentlich gemeiner. Ich weiß auch, welche Sendung Sie da denken. Da wird immer jemand hergezerrt und irgendeiner, der gesagt hat, da hätte er sich bewerben sollen, der ist nicht hingekommen oder irgend so ein Zeug. Ich finde, die Sache ist viel schlimmer, als dass man bloß sagt, das sind halt Ausnahmen. Die Mitteilung, die nach solchen Bildern kommt, ist immer, die haben sich ja in ihrer Scheißlage eingerichtet. Das Einrichten ist ein anderes Wort für hängen lassen. Und das als Vorwurf finde ich für sich, auch bei solchen, wie Sie sagen, Ausnahmen, eine Gemeinheit, weil was sollen die Leute anders tun? Mit den bescheidenen Mitteln, die sie über Hartz IV kriegen, mit der Lebenslage in die Sinn, was sollen die anders machen, als sich einrichten, dort drin halbwegs zurechtzukommen? Also lieber zur Caritas gehen und gucken, ob sie billig Klamotten kriegen, zu den Stellen, wo man billigere Lebensmittel kriegt und so weiter. Das ist eine Vollkaufsbeschäftigung. Anstatt, weil das Arbeitsamt sie jagt, noch jeden zweiten Tag wohin zu gehen, um sich umsonst vorzustellen. Die richten sich also ein, und zwar weil es notwendig ist in ihrer Lage. Und zack, kriegen sie das zum Vorwurf gemacht. Du hast dich ja eingerichtet, also bist du da selber schuld. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Aber das sozusagen nochmal. Wollte noch einen drauf sagen, ja? Ja. Ich hätte nur eine Frage, von welchen Soziologen Sie zurzeit sprechen, wenn Sie die Kritik vorbringen, die Sie bisher vorgebracht haben. Ist das so schwer, rauszuhören, dass ich von den Soziologen rede, die diese Studie gemacht haben, abgehängtes Prekariat? Diese Soziologen reden so. Da war der Vorspann. Am Begriff des Prekariats wollen wir darüber reden. Wenn Sie bessere kennen, dann würde ich sagen, diskutieren wir, bringen Sie es dann vor und dann sehen wir mal, ob die bessere Begriffe haben. Die jedenfalls haben Sie so bestimmt. Meine Behauptung ist schon, und das wollte ich ja dann in der letzten Abteilung noch beweisen, dass Soziologen von ihrer Wissenschaft her gewissermaßen prädestiniert sind für solche Denkweisen. Das Metier dieses Faches. Ich habe mir gedacht, wir machen mal zwischenrein kurz über den Gegenstand oder über diesen soziologischen Bereich, sozialen Bereich, ein paar Ausführungen, damit wir wissen, wovon die eigentlich reden. Natürlich kann man jetzt einfach weitermachen in der soziologisch. Aber ich weiß nicht, seid ihr alle Soziologen? Dann könnte man jetzt einfach in der Soziologie weitermachen. Aber ich habe mir gedacht, es kommen vielleicht auch welche, die keine Soziologen sind, vor allem weil im Flugblatt ja auch versprochen ist, 1, 2, 3 und nicht plus 4. Also macht man so eine kleine Mischung aus für Fachwissenschaftler und für gebildete Laien, oder wie man auch sagt. Aber nicht unbedingt jetzt bloß für alle, die sich reingebohrt haben in die Methodik der Soziologie. Das war mal ganz der Gedanke dabei. Aber wenn ihr alle der Meinung seid, machen wir gleich weiter, wie konstruiert man eine Studie? Machen wir halt da weiter. Also ich bin auf beides vorbereitet im Prinzip. Also schon ein bisschen auch Inhalt. Es gibt auch einen Grund von der Wissenschaft her. Schau mal, der Begriff des Prekariats, da fragt man sich doch auch sofort, wer ist denn das? Wen meinen die eigentlich? Die FES von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und das ist ja genau der Trick bei der Soziologie. Die bringen Begriffe auf, also bei, ich sage mal, bei dieser Sorte Soziologie, damit keine falschen Verallgemeinerungen und vorweg Stabbrüche und so weiter ausgesprochen werden. Diese Sorte Soziologen, die sagen immer Begriffe hin und dann fragt man sich, und wen meinen die eigentlich damit? Und ich weiß nicht, wer von euch Soziologie studiert hat. Erinnert euch mal an die ersten, ans erste Semester beim Einführungskurs Soziologie. Da wette ich was, da ist immer so gegangen, da kommen Begriffe vor und dann hat der Dozent gefragt oder der Tutor oder wer immer da zuständig war dafür, was stellt ihr eigentlich für euch vor bei Schicht, bei sozialen Wandel, bei und so weiter. Die knallen so Begriffe hin und da soll man mal so aus einer Lebenserfahrung raus extemporieren, was könnten damit eigentlich gemeint sein. Und das muss an der Wissenschaft liegen. Physiker würden so nicht ausgebildet. Die werden erstmal geknocht mit lauter mathematischen Formeln. Und da wird nicht gefragt, was stellt ihr eigentlich euch über diese Formeln vor? Die muss man lernen, begreifen, üben können. Die Soziologen machen es immer, und zwar lebenslang. Das ist jetzt eine Vorwegnahme meinetwegen. Die machen tatsächlich ihr Leben lang Begriffe, bei denen dann alle Welt immer fragt, und wen meint ihr damit? Denkt bloß an den berühmten, derzeit eines der berühmtesten Soziologen, Beck. Der bringt plötzlich auf Individualisierung. Oh, was ist denn das? Individuen kenne ich. Aber Individualisierung, das ist ein neuer Begriff. Aha, aufgemerkt. Und schon ist das Feuilleton voll, damals, wie er es aufgebracht hat, mit lauter Artikeln über den Begriff. Wo lauter Intellektuelle sich dann anstrengen, diesen Begriff zu füllen mit Erfahrung, mit Anschauung. Also insofern meine ich, ist es keine einfache Diffamierung der Soziologie, sondern jeder, der sie kennt, und jeder, der ihre Moden kennt, die dann auch im Feuilleton vorkommen, merkt, und auch jeder, der Vorurteile gegen die Soziologie hat, der sagt dann, das ist Soziologenchinesisch, er versteht sie nicht. Merkt man, diese Wissenschaft scheint offenbar eine bestimmte Sichtweise zu haben, über die noch genauer zu reden sein wird, aber der beim Prekariatsbegriff vielleicht schon zumindest mal einstweilen deutlich geworden ist, die sortieren die Leute nach einer Anschauungsweise, die sie ihnen überstülpen. Insofern sind wir bei, meinetwegen noch nicht diffamieren, aber ist ein Überstülpen. Ist ein Begriff, den sie über die Leute überstülpen. Sie schauen sie so an, als Hängenlasser oder Abgehängte. Ob sie es wirklich sind, ist dabei gar nicht die Frage. Also zum Beispiel, was er vorhin gesagt hat, wie schaut denn die Existenz eines Prekären aus? Er läuft von Pontius zu Pilatus, von Agentur zu Agentur, kriegt einen Berater, kriegt einen Aufseher, der ihn in Bewerbungskurse schickt und dort wird er gestriezt und nochmal gestriezt, sich bewerben lernen und so weiter geht es hin. Die ganze Zeit ist voll. Der tut mehr als früher einen 35-Stunden-Job. Die ganze Woche ist voll mit lauter so unsinnigen Tätigkeiten, die ihn aber voll ausfüllen. Unsinnig meine ich jetzt, die nie zum Ziel führen oder kaum zum Ziel führen. Warum? Er ist doch über. Er ist doch überzählig gemacht worden durch die Entscheidungen seiner früheren Arbeitgeber. Sie haben ihn doch nicht gebraucht und andere auch nicht. Und jetzt soll jemand, der ausgeschieden ist aus dem Arbeitsprozess, dauernd so tun, als ob es bloß an seiner Anstrengung liegen würde, wieder reinzukommen. Übrigens, was die Bildungsniveau betrifft, es gibt manche Länder, bei denen waren mehr Leute zum EUTU geführt als in Deutschland. Oder gibt es mehr Studenten als hierzulande, zum Beispiel Schweden. In Schweden hat zwei Drittel jedes Jahrgangs Abitur. Deswegen gibt es in Schweden auch Taxifahrer mit Abitur. Bei uns sind es oft die Einwanderer. Dort gibt es so viele Leute, die Abitur haben, sogar Studierte, dass ein großer Teil derer, die nicht gebraucht werden, bestqualifiziert sind. Leistet sich der Staat dort so? Bei uns ist der Staat etwas knausiger. Da steuert die Leute bereits mit ungefähr 10 Jahren aus. Schließt sie aus von höherer Bildung, kennt ihr ja, wenn es dann ins Gymnasium geht. Das, was ihr wohl in der Regel überwunden habt, die Klippe, an der andere gescheitert sind. Gescheitern gelassen worden sind, muss man eigentlich genauer sagen. Das Urteil gegenüber einem 10-Jährigen ausgesprochen, du brauchst keine höhere Bildung. Das machen andere Staaten anders. Das Resultat ist dasselbe. Trotz höherer Bildung, auch dort gibt es Leute, die ausgespitzt werden aus dem Arbeitsprozess und nie mehr reinkommen. Daran liegt es gar nicht. Es sind Zuschreibungen, es sind Erfindungen. über die den Leuten angelastet wird, es liegt an euch. Also geht in euch, tut was euch, entweder qualifiziert euch weiter oder bloß rein moralisch, lasst euch nicht hängen, als ob es eine Haltungsfrage wäre. Bemüht euch weiter. Und das genau wird mit ihnen veranstaltet. Bloß jetzt meine ich nicht, dass man jetzt groß noch weiter ausführen sollte, wie furchtbar mit den Leuten umgegangen wird. Das sind bloß Bebilderungen dafür, wovon alles abgesehen wird, wenn man sie dann beschuldigt. Beschuldigt, sie würden zu wenig tun. Also jetzt erstens, die Debatte von oben losgetrieben. Beck, SPD-Vorsitzender. Deutschland hat ein zunehmendes Problem. Manche nennen es Unterschichtenproblem. Interessant. Also ich will es mal jetzt kurz machen, damit wir uns nicht in die Einzelheiten verlieren. Es soll wirklich nur der Begriff dieser Stellung der Politik zu den, der Oberen, zu den Unteren, zu den Prekariern, den sogenannten, gekennzeichnet werden. Beck, wer ist das? Der Chef einer Partei, die bis vor kurzem mit den Grünen regiert hat, unter dem Titel Agenda 2010, sehr vielen Leuten sehr viele Probleme gemacht hat. Nämlich allen, die abhängen von sozialstaatlichen Transferleistungen. Zum Beispiel Hartz IV oder ALG II. Aber auch ALG I und so weiter. Da ist viel gekürzt worden, Bedingungen sind, werden restriktiver gehandhabt, man kriegt es kürzer und so weiter. Man fällt früher, schneller in Lagen, aus denen man dann kaum mehr rauskommt und mit denen man kaum zurecht zur Rand kommt, weil das Geld wirklich hin und vor nicht reicht. Der Mann stammt also aus der Partei, die diesen Leuten Probleme gemacht haben, sie zu Problemfällen gemacht. Er redet über sie nicht. Ich muss zugeben. Öffentliche Schuldbekenntnis. Wir haben euch wirklich sau viel Probleme gemacht. Ich würde es ihm auch nicht gut zurechnen, wenn er es mal sagen würde. Würde ich sagen, er macht es entweder rückgängig, aber das klingt ja schon wieder glatt nach Entschuldigung und es bleibt dabei. Trotzdem will ich mal die Logik klar machen. Die SPD, Rot-Grün, macht denen das Problem und dann spricht der Chef der Partei, die machen uns Probleme. Das ist die Optik der Politik. Er sagt auch manchmal noch dazu, was für Probleme. Zum Beispiel, die wählen nicht. Oder wählen falsch. Zum Beispiel Braune. Oder lassen sich hängen in ihren Vierteln, verlottern. Die Leute, die er in die Lage gebracht hat, oder die, das will ich nicht ihn persönlich schuld machen, sondern die er als Chef der Partei, die diesen Kapitalismus, diese Ökonomie so weiterentwickeln will, durch Verarmung der Leute soll es wieder wachsen. Dieser Mann bereitet den Menschen Probleme, dann haben die Probleme. Man redet davon, dann dürfen die uns aber keine machen. Das ist der Witz dieser Debatte von oben nach unten, der Oberschichtdebatte, die Unterschichtdebatte angefangen hat. Es gab keine randalierende Unterschicht, Anführungszeichen. Es gab keine Armen, die Demonstrationen gemacht haben und was kurz und klein geschlagen haben. Im Gegenteil, die einleitende Diskussion über Prekariat hat es doch gezeigt. Es wird ihnen sogar vorgemacht, er ist halt viel zu lasch. Natürlich nicht im Sinne von Revoluzzer. Ihr seid viel zu lasch im Sinne von euch anstrengen. Das sind also Leute, die treu und brav zum Arbeitsamt rennen, treu und brav zum Sozialamt oder woher immer die Kohle kommt, in ihre Kurse laufen, sie absolvieren, Bewerbungen schreiben und so weiter. Und dann kriegen sie das vorgeworfen, ihr macht Probleme. Da möchte ich jetzt zwei, drei Fragen anschließen. Erstens, was stört die Politik an diesen Menschen, dass sie davon redet, sie macht ihnen Probleme? Welche Maßstabe legt sie eigentlich an die Leute an? Zweitens, was versteht sie dabei unter Armut? Das ist dann der ganze Punkt 2. Und da will ich jetzt gleich einsteigen, angeknüpft an die Fragestellungen der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die SPD hat diese Studie bestellt. Warum? Weil die Leute ihnen Probleme machen. Sie wählen nicht SPD, überhaupt nicht, oder Braun. Jedenfalls nicht SPD oder mangelhaft. Jetzt ist der Witz nicht, ich werfe der Soziologie nicht vor, was seid ihr für armselige Knechte, macht euch zum Schreibknecht der SPD. Es ist wurscht, ob sich dem Schreibknecht der SPD machen oder der CDU oder der Werbewirtschaft, wenn es darum geht. Wie stilisiert man ein Auto so, dass jeder es kaufen will oder was immer die Werbekampagnen sein mögen, das ist nicht der Witz dabei. Die SPD, ich will bei der SPD bleiben, die SPD sorgt sich um Wähler und das will ich über die Soziologie hier merken, gewissermaßen das Lesezeichen, merkt es euch. Da scheinen die Soziologen brauchbar zu sein für die Frage, was muss man tun, um die Leute wieder ins Rote Reich der SPD, Wählerreich der SPD zu locken. Beck, nochmal zitiert. Es gibt zu viele Menschen in Deutschland, also was ihn stört an den Leuten, die keinerlei Hoffnung mehr haben, den Aufstieg zu schaffen, den Aufstieg aus ihrer Lage zu schaffen. Sie finden sich mit ihrer Situation ab. Sie haben sich materiell oft arrangiert und ebenso oft auch kulturell, nicht bloß materiell, sondern auch kulturell. Das ist besorgniserregend. Was ist davor? Vorhin in der Diskussion schon vorweggenommen worden. Sie haben sich arrangiert mit ihrer Lage. Es ist neu, dass die Politik den Leuten vorwirft, sie würden sich ordentlich einfügen in ihre soziale Lage. Die würden sich umgucken, wenn die Arbeiter, die alten Proletarier, wie sie noch so geheißen haben, mal sich nicht mehr arrangieren würden und sagen würden, hier verdienen wir zu wenig, entweder es gibt mehr Kohle oder es kracht. Man merkt, wie verwöhnt die Politik ist. Offenbar sind alle Menschen, denen es hier schlecht geht, so sehr eingerichtet in ihre Verhältnisse, dass die Politik wählerisch wird und gemein gegenüber den ärmsten Teufeln und sagt, was fällt euch ein, das zu tun, was wir sonst von jedem aus der Welt verlangen, sich nämlich einzurichten in die Lage, die ihm beschert ist. So funktioniert doch Kapitalismus, dass man schaut, mit den Mitteln, die man hat, zurechtzukommen. Und wenn das Mittel bloß Hartz IV ist, muss man halt damit zurechtkommen. Daraus kriegen Sie einen Vorwurf. Haben wir in der Diskussion zum Prekariat schon angesprochen, brauche ich hier bloß zu wiederholen. Das ist der Vorwurf. Aber jetzt ist der Punkt gar nicht, die sollen mal ordentlich rebellieren. Was sollen sie eigentlich tun? Ich will noch einen Punkt weitermachen. Wie kommt die Politik eigentlich, der Politiker eigentlich auf diesen Vorwurf? Ich mache es an Beck, weil der Beck war der Besteller der Studie. Man könnte es genauso gut an den Westerwelle machen, der hetzt nämlich immer über die Leute, sie werden sich einrichten und zu wenig Selbstverantwortung zeigen. Und die Union ist da nicht besser. Zitate dieser Art sind von allen Parteien, auch von den Grünen, zu finden, die diese Vorwürfe machen. Ihr dort unten richtet euch ein. Ist doch paradox. Erst verstößt man sie aus dem Reich der Arbeit. Oder halt, was das so heißt. Das heißt ja nicht, man darf nicht mehr arbeiten. Man braucht sie nicht. Dann macht man eine Karriere nach unten. Alk 1, Alk 2, Betreuungsverfahren, die mehr Aufsichtsverfahren sind als echtes Betreuen. Es wird ihnen das Leben sauer gemacht. Es wird ihnen die Wohnung gekündigt, weil sie zu anspruchsvoll ist für so eine miserable Lage und so weiter und so fort. Sie werden in Lagen gebracht, aus der sie, je länger sie drin sind, immer wenn ich herauskomme, nicht weil sie sich hängen lassen, sondern weil jeder Arbeitgeber sagt, was, der war schon 5 Jahre arbeitslos, Schluss mit dem. Den nehme ich höchstens dann, wenn es wirklich sonst keine mehr gibt. Haben wir vorhin gehabt, dieses, wenn mal die Wirtschaft wächst, dann werden sogar wenn der Boom da ist, werden sogar manchmal die genommen, von denen gegenwärtig gesagt wird, ihr könnt ja noch nicht mal richtig lesen und schreiben. Weil sie nämlich gar nicht lesen und schreiben können müssen in der Arbeit. Klammer auf, das merkt man daran, wie viele Einwanderer bei uns leben, können kein Wort Deutsch, haben aber 20 Jahre, 30 Jahre bei uns gearbeitet. Man braucht nicht gebildet zu sein für viele Arbeiten. Wie absurd, denen vorzuwerfen, ihr könnt es nicht. Wenn es darauf ankommt, sind sie als Halbanalphabeten oder Vollanalphabeten voll funktionstüchtig. Das muss man bloß dazu sagen, vielleicht auch, damit nicht das Missverständnis von vorhin wieder aufkommt. Es geht nicht um Beschuldigungen von den Leuten. Es geht darum, was wird erfunden an Beschuldigungen über die Leute? Was wird ihnen für ein Malus angehängt? Um die eigene Entscheidung als Arbeitgeber, Einsteller, den will ich nicht haben, zu rechtfertigen mit der Verfasstheit von dem Menschen, der sich bewirbt. Du bist schuld, dass ich dich nicht nehmen kann. Kann. Du bist schuld, dass ich dich schmeißen muss. Entlassen muss. So, das macht die Politik. Dazu gibt es die Rechte. Man darf die Leute entlassen. Trotz des Gerüchts der Kündigungsschutz sei bei uns bleiern. Und dann zugleich beschwert sich die Politik, dass die Leute, die sie den Stempel, wie die mit dem Stempel versehen hat, unbrauchbar, sich darin einrichten, unbrauchbar zu sein. Und sich durch den Rest des Lebens irgendwie zu fretten mit den Mitteln, die man ihnen halt hinwirft. Erstens, ihr seid überflüssig. Aber zweitens, wir entlassen euch nicht aus der Pflicht, euch nützlich zu machen. Und wenn es tausendmal keinen Nutzen für euch gibt, wenn es tausendmal keinen Arbeitgeber gibt, der euch nimmt, euch, das ist der Inhalt dieses Vorwurfs, hängen lassen. Von euch verlange ich, dass ihr jederzeit zur Verfügung steht für den Bedarf des sogenannten Arbeitsmarkts, also der Menschen, die mit euch Geschäfte machen können. Der gleiche Staat, der die Lage so rechtlich definiert von einem solchen Menschen, ALG II, Hartz IV und so weiter, der gleiche Staat verlangt von ihm die Praktizierung des Widerspruchs. Erstens, halt die Schnauze, richte dich ein in dieser Lage, macht er ja auch objektiv, kann er gar nicht anders machen, aber nicht mit dem Bewusstsein, da bleibe ich drin, sondern gefälligst mit dem Anspruch, da will ich wieder rauskommen, es liegt nur an mir, wieder rauszukommen. Diese Fiktion, die im Prekariatsbegriff drin liegt, die möchte der Staat gewissermaßen als Stellung, Einstellung der Leute haben. Das ist das, was den Beck jetzt als Exemplar seiner Gattung, Politiker, von den Leuten verlangt. Das Leben in diesem unglaublichen Widerspruch. Dazu Fragen. Geht es weiter mit der Frage, was versteht die Politik unter Armut? Oder was befürchtet sie von der Armut? Mir ist noch nicht ganz klar, was der Sinn davon ist, die Leute in der Form heiß laufen zu lassen. Wer läuft heiß? Also diesen Widerspruch zu bringen. Kommt ja gleich weiter. Also was, der Zwischenpunkt ist jetzt, was versteht die Politik dabei unter Armut? Also diese, wo andere Prekariat dazu sagen, dieses Abgehängtsein. Und dann kommen wir zu dem Punkt, warum ist es so wichtig, dass die Leute angemeiert werden, lasst euch nicht hängen. Ich mag es kurz mal an einem Punkt. Es gibt den Vorwurf an die Menschen, die also sich hängen lassen sollen. Sie würden verwahrlosen. Merkt den Übergang, dass der Mensch nichts verdient, dass er arm ist. Nehmen wir mal den Begriff Armut jetzt, so wie er jetzt da ist, als ziemlich wenig Geld, unter, was ich, 400, 500 Euro zum Leben im Monat. So in der Größenordnung. Das gilt als arm. Lassen wir es mal so stehen. Wir werden gleich dazu kommen, das ist gar nicht der Witz an Armut. Aber so jetzt sind wir erstmal da. Kann man zählen, naja, was braucht denn der Mensch, damit es ihm besser geht? Einfach mehr Geld. Eigentlich genau genommen auch nicht unbedingt mehr Geld. Er braucht eine Wohnung, er braucht Essen, er braucht Kleidung, er braucht was zum Rumfahren und so weiter. Er braucht eigentlich Sachen, Gegenstände, mit denen er damit er leben kann. Bloß das ist halt hierzulande bloß zu haben mit Geld. Also braucht er Geld. Wenn man mit 500 Euro, 400 bis 500 Euro nicht leben kann, dann braucht man einfach mehr Geld. Insofern ist Armut selbst in diesem rohen Begriff zu wenig zum leben, weniger als Normalmenschen. Doch ganz einfach, da kann man doch ganz einfach anders weitergehen. Da kann man sagen, na dann stellen wir halt Verhältnisse her, in denen die Leute genug haben. Und wenn es am Geld liegt, dass man nicht genug hat, dann scheint der Haken am Geld zu liegen und so weiter und so fort. Komme ich später nochmal darauf zurück. Dann scheint es auch mal am Geld zu liegen, dass hierzulande Leute nicht leben können. Und daran, dass Geld bloß dazu da ist, dass sie vermehrt bei denen die Arbeitsplätze schaffen und abschaffen, je nachdem, wie es sich lohnt. Dann liegt doch da der Hase im Pfeffer. Die Politik schaut auf die Leute aber ganz anders. Sie sagt, diese Armut ist eine Gefahr über ihre Wirkungen. Erstens, haben wir schon gehabt, aufs Gemüt. Sie lassen sich hängen. Aber das hat Wirkungen jetzt sozialer Natur. Sie verwahrlosen. Physisch, geistig, materiell. Sie verwahrlosen, ihr Körper wird, sie werden krank. Sie sind häufiger krank als andere, sind seuchenanfällig und so weiter. Wenn sie Kinder haben, sie lassen die Kinder verlottern, schicken sie nicht regelmäßig in die Schule, geben ihnen ein schlechtes Vorbild und so weiter und so fort. Sie verlottern materiell, indem sie nicht mehr rechtzeitig Anträge stellen beim Amt für Förderung von irgendwelchen Sachen oder Kündigungsfristen einhalten, um die Wohnung zu behalten und so weiter und so fort. Es stellt sich raus, die Leute, und das ist die eigentliche Gefahr an ihnen, diejenigen Leute, die man um ihre bürgerliche Existenz gebracht hat, scheinen in einem höheren, hohen Ausmaß anfällig zu sein vom Standpunkt der Politik, und vielleicht ist da auch was Objektives dran, anfällig dafür zu sein, ihre Verhältnisse nicht mehr hinzukriegen. Praktisch, weil zu wenig Geld, aber zweitens dann auch sich darauf einzustellen, in einem negativen Sinn, ist nicht mehr zu wollen. Darauf zu scheißen, dass es noch vorwärts geht, wenn sie merken, es geht eh doch nicht. Dieser Einstellungswandel, der tatsächlich stattfindet bei einem Teil derer, die auf Dauer in prekären Verhältnissen leben, in armen Verhältnissen leben, das ist das, was die Politik vor allem stört. Erstens wegen der Folgen auf die künftige Generation, sofern sie die betrachten als Deutschland soll nicht schrumpfen. Zweitens aber noch in einer anderen Hinsicht, und das ist jetzt eigentlich der Witz, heiß laufen lassen und so weiter. Der Witz, in unserer Gesellschaft muss man bekanntlich arbeiten gegen Geld, wenn man leben will. Aber zugleich, haben wir auch alles schon erledigt heute Abend, gibt es genügend Situationen, in denen man nicht arbeiten kann, obwohl man gerne möchte. Und muss und möchte, es ist wurscht, muss und möchte, können wir jetzt mal identisch setzen. Selbst wenn man es möchte, man kriegt es nicht. Vorhin habe ich gesagt, der Regent, der Regierungschef von Rheinland-Pfalz und SPD-Chef, verlangt von den Leuten, die ausgesteuert sind, sich nützlich zu halten. Da kommen wir jetzt schon mal zum anderen Punkt. Offenbar klappt unser Laden, der ökonomische Laden, nicht nur so, dass man den Leuten Anreize gibt, wenn du arbeitest, kriegst du dann auch Geld zum Leben, sondern die Leute müssen das auch glatt noch wollen. Und weil immer mehr Leute ausgesteuert sind aus diesem Bereich, wo es klappt, stellt sich raus, dass das, was bei normalen Menschen verfängt, nämlich die drohende Armut durch Arbeitslosigkeit, macht einen gefügig, macht einen fleißig, macht einen strebsam. Verfängt bei einem Teil der Leute vielleicht nicht. Und doch scheint der Staat davon zu leben, dass ein ganzes Volk sich so betrachtet und nicht bloß betrachtet, sich auch so verhält. Warum ist das so? Dazu brauche ich einen kurzen Exkurs über Armut 2. Armut 1 war diese geschaffene Armut, diese künstlich, gesetzlich festgelegte. Jetzt kommen wir zu einer anderen Armut. Das werden wir gleich merken. Wenn das Problem ist, dass die Leute verarmt sind und der Staat doch will, dass sie sich noch arbeitsfähig halten, wenn er will, dass sie sich nicht einwichten in diesen miserablen Verhältnissen, und dabei nicht dann alle 5 Grad sein lassen und allmählich absinken zu einer Lumpenexistenz. ist dann Armut wirklich das, weniger als 500 Euro zu haben im Monat? Ist Armut dann wirklich das, arbeitslos zu sein? Stimmt doch gar nicht. Jeden Samstag schauen Millionen gebannt auf die Lostrommel, in der Hoffnung, sie sind derjenige oder diejenige, die an dem Wochenende befreit wird von Arbeit. Arbeitslos wird für den Rest des Lebens. Ist doch gar nicht wahr, dass Arbeitslosigkeit ein Pech ist. Alle gieren doch danach, jedenfalls alle Spieler, gieren doch danach, arbeitslos zu werden und sowas zu werden wie der Erbe von Krupp oder solchen Leuten. Letzthin war 42 Millionen Euro im Dings, im wie heißt der Topf? Jackpot, genau. Und die Leute sind massenhaft gelaufen, haben die letzten Kröten dann noch einbezahlt in der Hoffnung, sie möchten diesen Jackpot haben, knacken. Von wegen. Arbeitslos ist arm. 500 Euro ist arm. Offenbar ist Armut was ganz anderes. Armut scheint es zu sein, das kann man aus diesem allwöchentlichen Lottospektakel entnehmen, abhängig zu sein von Arbeit, die bezahlt wird. Das scheint die Krux zu sein. Wenn jemand eine Arbeit hat, 40 Stunden, 35 Stunden, 70 Stunden, je nachdem, wie es ihm gerade beschert wird, der lebt in folgender Lage. Er kriegt einen Lohn oder Gehalt, künftig Entgelt, wird aufgegeben, mehr der Unterschied zwischen Angestellten und Arbeitern. Er kriegt Entgelt. Was macht er damit? Er finanziert sich, und wenn er Angehörige hat, das Leben seiner Angehörigen. Und bei manchen ist das Geld am 20. weg, bei manchen am 25., bei manchen reicht sogar noch für den Urlaub. Aber jedenfalls, irgendwie ist das Geld immer weg, immer zu wenig. Armut ist gar nicht 500 Euro oder weniger oder 800 Euro oder irgendeine Zahl. Seine Armut ist die Angewiesenheit auf bezahlte Arbeit. Dass man jemanden findet, der einen nimmt, Geld dafür bezahlt, und warum macht er das? Weil es sich für ihn lohnt. Aus keinem anderen Grund, nicht aus Gefälligkeit. Es geht hier nicht um Caritas, es geht hier nicht um Brot für die Welt. Armut ist also notwendig. Ohne diese Armut, angewiesen zu sein auf die Nachfrage nach meiner Arbeitskraft, würde die Reichtumsvermehrung nicht funktionieren. Kein Mensch würde sich hergeben, dafür zu arbeiten, dass ein anderer reicher wird. Wenn er nicht in der Lage wäre, dann am Ende des Monats oder in absehbarer Zeit ziemlich blöd dazustehen. Es ist die Erpressung mit der Mittellosigkeit. Notwendigkeit, habe ich gesagt. Es ist die notwendige Bedingung dafür, dass dieser Reichtum funktioniert, dass der Reichtum produziert wird. Die Erpressung mit dieser Mittellosigkeit. Armut ist also eigentlich gar nicht da, wo man endgültig nicht mehr davon leben kann, Hartz IV und so weiter. Sondern die eigentliche Armut ist diejenige, die die notwendige Voraussetzung ist für die Reichtumsproduktion, aber insoweit nicht bloß notwendig, sondern auch nützlich ist. Nützliche Armut. Eine Armut, die gerade so beschaffen ist, dass die Leute Grund genug sehen, in die Arbeit zu marschieren und andere Leute reicher zu machen und dann noch sich dazu einzubilden, sie würden ihr Leben selber damit gestalten. Selbstverantwortlicher, wie die Ausdrücke heißen. Damit sind wir jetzt bei der geistigen Seite der Armut. Das war die objektive Angewiesenheit auf Geld. Das muss man auch so sehen wollen. Man muss auch die Arbeit, die Lohnarbeit oder die Angestelltenarbeit oder welche auch immer, als Chance für sich sehen. Damit man mehr macht, als bloß reinzulatschen und missmutig darum mitzumachen. Und an diesen Leuten, die ausgeschieden sind aus dem Arbeitsprozess, relativ dauerhaft, merkt man jetzt, diese Armut, in die die gestürzt werden, diese Elendsarmut, die wird allmählich nicht mehr nützlich. Allmählich nicht mehr nützlich. Nützlich vielleicht für diejenigen, die immer noch daran denken, ich will demnächst wieder arbeiten, aber diejenigen, die sich abmelden, die einen Schluss daraus ziehen, Schluss damit. Ich gehe auf die Walz oder was auch immer. Bei denen ist die Armut nicht mehr nützlich. Da ist der Wille erloschen, sich für fremde Dienste herzugeben und dafür irgendein Geld einzukassieren. Das mag tausendmal die Ratifizierung, die subjektive Ratifizierung eines objektiven Zustands sein. Ja? Man kriegt immer nichts und dann sagt man, dann lass ich es halt mal sein. Der Staat sagt dazu, sowas will ich nicht haben, sowas frisst sich in die Gesellschaft rein, da redet von Spaltung der Gesellschaft. Es darf nicht sein, sagen sie ja immer im Fernsehen, dass jemand ohne Arbeit am Ende besser dasteht als jemand mit Arbeit. Dass jemand sich sein Geld abholt und davon damit irgendwie über die Runden kommt und ein anderer arbeitet und hat kaum mehr, dann erlahmt der Wille der Arbeit auch bei denen, behaupten sie, nichts davon zu sehen. Man merkt, es ist der Luxus der Bravheit. Die Leute sind so brav, dass die Politiker so luxuriös denken. Aber das ist dann der Übergang, den sie machen. Das könnte ja dazu führen, dass diejenigen, bei denen die Armut noch nützlich ist, also wo der Wille zum sich beschäftigen lassen noch vorhanden ist, erlahmt. Das wollen wir nicht haben. Deswegen machen wir Folgendes in der Politik. Wenn der ökonomische Zwang, der wirtschaftliche Zwang, die Angewiesenheit auf Arbeit, wenn die für sich das Werk nicht tut, sich weiterhin um Arbeit zu bemühen, dann muss ich es administrativ herbeihebeln. Dann muss ich ihnen die Sporen geben und fordern. Deswegen fordern, fördern und fordern. Also man merkt, es ist die Armut, die objektive Armut, von der jetzt die Rede war, Armut 2, die Grundlage ist für die Armut, die wir vorhin empirisch aufgenommen haben, als Elendsarmut, als, wie die sagen, Prekariat, an der der Staat ein Manko entdeckt, da frisst sich in der Gesellschaft was rein, was negativ ist. Abmeldung aus bürgerlichen Verhältnissen und zweitens, da habe ich noch gar nicht davon geredet, aber auch das sagen sie dann sofort, nicht bloß Abmeldung von der Politik als Nichtwähler. Auch da merkt man, wählen soll doch die große Freiheit des Bürgers sein. Da bestimmt er doch die Oberen. Nein, die Politik merkt, wer nicht wählt, der entzieht ihr die Loyalität, der entzieht ihr die Anerkennung. Der sagt, leck mich doch am Arsch, wer hier regiert. Ich komme immer bloß schlechter war weg. Diese Haltung will er weder zur Politik haben, noch zur Arbeitswelt und schon gleich gar nicht zu dem, was man nennt moralische Verwahrlosung, schon gar nicht wieder diese Haltung haben zu Recht und Gesetz und Moral. Er sieht es als einen Bodensatz, ein Sumpf von Verbrechen, die Verwahrlosung. Da wächst ihm aus der Selektionstätigkeit der Unternehmer, die solche Leute schafft, ein Ordnungsproblem ganz anderer Art, was zum Schluss dann bloß noch mit Polizei und, siehe Frankreich, gelegentlich mit Aufstandsbekämpfung, also mit Bürgerkriegspolizei, zu domestizieren ist. Das ist die Logik dieses Wahnsinns, Leute erst arbeitslos zu machen, sie abzustempeln als unbrauchbar und zugleich darauf zu bestehen, macht euch nützlich. So löst sich das Geheimnis auf. So, jetzt Fragen dazu und dann kommen wir nochmal zur Soziologie. Obwohl es eigentlich gar keine in dem Sinn der Kapitalvermehrung ist. Ja, so wie dann ich diese Praktik auch finde, kann man sicherlich trotzdem eine gewisse Entschuldigung finden, indem man das so verwendet, dass man sagt, okay, in irgendeiner Form kümmern wir uns um die Leute. Ja, so kümmern Sie sich doch. Bitte? So kümmern Sie sich doch um die Leute. Ja, ja, genau. Man will sie eben sozusagen nicht abschieben, sondern man täuscht den Beschäftigung wohl. Das wäre sozusagen eine Möglichkeit, das zu entschuldigen, was dahinter steckt, sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Und da, wo die Caritas solche 1-Euro-Jobs einrichtet, da sagt sie, das macht sie aus diesem Grund. Die Caritas will nur die Taschen voll machen. Aber die hat genau dieses Argument, man konnte auch die Leute fängen lassen. Schlimmer, bei der Caritas muss man aber auch ein bisschen ehrlicher sein. Die gleiche Caritas, die früher schlecht bezahlte, aber dauerhafte Jobs hat, hat die abgebaut und dafür 1-Euro Jobs genommen. Als Gelegenheit. Ja klar, das ist ja die Logik. Na, was heißt Logik? Das klingt so entschuldigend. Ich finde es immer, eigentlich verdient mehr Vorwürfe. Ja, aber man kann doch nicht sagen, politisches System, dann sind sie alle aus dem Schneider, sind sie halt so, oder der Beck, dann soll er halt seinen Parteivorsitz machen und so daherreden. Ich meine, wer sich das leisten kann, bitte, der kann so denken drüber. Aber das ist doch für alle, die damit was zu tun haben, in dem Sinne, zu was getrieben zu sein, oder auch die, ohne in der Lage zu sein, zu sagen, finde ich die nicht in Ordnung, da kann man nicht sagen, so sind die halt. Ja, so sind sie. Ja, schon, aber das ist ein Vorwurf. Ja, so wie klar, Sie reden, klingt das immer so. Daraus muss man nicht sagen so, sondern das muss man benennen und auch zuweisen. Ja, und dann kann man dann Handlungen folgen lassen. Ja, und da sagen wir eben dann, machen wir noch einen Schluss weiter. Warum sind die so? Nicht Sie sind so, sondern warum sind Sie so? Warum braucht es solche Figuren wie Beck? Warum braucht es solche Figuren wie Schröder oder Merkel? Die braucht es, damit dieser ökonomische Laden, der auf der Armut der Leute beruht, damit sie für ihn arbeiten, da braucht es solche Politiker. Aber das ist immer noch ein Vorwurf gegen die. Also wenn dann zum Beispiel dann die Dienstleistung von Beck darin besteht, dass er sagt, die Soziologen, damit kommen wir nochmal zum Übergang zu Soziologen, die Soziologen sind vielleicht Halunken. Machen doch glatt diese ehrlichen Leute schlecht, indem sie Unterschied zu ihnen sagen. Haben sie noch nicht mal gesagt, diese Menschen von der Friedrich-Wehr-Stiftung haben dann eine Presseerklärung rausgebracht. Haben wir doch gar nicht gesagt. Bei uns kommt Unterschied gar nicht vor. Abgehängtes Prekariat, haben wir gesagt. Ja, das war dem Beck vielleicht erstens zu umständlich und zweitens hat er genau gewusst, das versteht keine Sau, das Wort so frisch kreiert, das muss er übersetzen in was jeder kennt. Oben, Mitte, unten, das kennt man ja schon so aus der Schule, das kennt man aus der Geologie, wenn man besser gebildet ist, gibt es halt immer Schichten, Schichten, Schichten, oben, Mitte, unten. Und unten ist immer irgendwie blöd dran. So, wer unten ist, der trägt die Last oder hat nichts oder steht schaut blöd aus. So, und da sagt er, was fällt euch ein? Sein Generalsekretär, die teilen die Gesellschaft ein, in oben, Mitte und unten. Also wenn es so wäre, dass oben, Mitte und unten die richtigen Ausdrücke sein sollten, dann teilt der Soziologe gar nichts ein, einerseits. Dann findet er vor, oben, Mitte und unten, wenn das objektiv sein sollte. Wenn er es erfunden hat, dann wollen wir uns mal damit befassen, was erfindet er eigentlich in welcher Gesellschaft. Da müssen wir vielleicht noch trennen, selbst wenn der Soziologe da was Schlechtes erfunden hat, schlechte Ausdrücke, schlecht klingende Ausdrücke erfunden hat, vielleicht korrespondieren die auch noch mit einer schlechten Lage. Was macht aber der Beck, der SPD-Vorsitzende draus aus der Lage, der sagt, ihr schaut auf die armen Teufel runter, von denen ich sage, anständige Leute, einerseits, und dann kaum hat er das gesagt, sagt er, lasst euch nicht hängen. Der Mann beherrscht beides. Sie in Schutz zu nehmen, die er in die Lage gebracht hat, samt den Unternehmern, die sie nicht einstellen, entschuldigt sie gegen die gleichen Soziologen, die seine Partei beauftragt hat, untersucht mal die Leute oben, mitten und unten und kommt dann wieder zurück zu den Leuten und sagt, ihr seid ja vielleicht welche, lasst euch hängen. Das ist gekonnte Entschuldigung, gekonnte Beschuldigung. Und die Soziologen, die in dem Fall, in diesem speziellen Fall, mal ausnahmsweise firmieren, als Auftragnehmer mit guten, gut dotierten Aufträgen, sind auch noch Prügelknaben, aber zu Recht. Das liegt an ihrem Job. Warum? Ich will es mal, ja? Eins mit dem Klagebuch bis vertretbar ist. Ja. Also es ist ja so, dass du einfach in diese Welt geworfen bist und mit dem rechnest, was dir halt vorfindet. Also das kriegst du auch so beigebracht. Da kann man auch lange nicht erfreuen. Dass das eigentlich ein Punkt ist, das, was dir als Option offen steht, das nutzt du. Du rechnest halt irgendwie und musst klarkommen, musst du hier unten kommen und das machst du dann auch. Und das Seltsame ist ja halt jetzt, dass jetzt plötzlich gesagt wird, also dass diesen Leuten gesagt wird, na, ihr rechnet ja sogar. Ihr habt sogar noch eigene Interessen und Bedürfnisse. Da war halt so dieser Holzfällerjob und der Spiegel TV. Da war auch gerade ein Hartz-IV-Empfänger, der hat gesagt, nee, das ist mir zu anstrengend. Der rechnet sogar seine eigene Gesundheit mit ein. Wie kann der denn? Also dieser Anspruch. Ja, es ist doch ein Unterschied, ob ich Geld hier oder ob ich Geld verdiene, oder? Ja, das merkt man ja auch dann, ne? Wenn man es verdient, muss man dafür arbeiten, wenn man es bezieht, dann holt man es ab. Das ist die Schwierigkeit. Ja? Ich denke, ein Riesenproblem ist ja auch eigentlich so das Verharren in unseren alten Strukturen. Also zum Beispiel ist die Arbeit was Notwendiges ist und dass jeder seinen Anteil hat. Ich meine, im Grunde ist es ja schon ewig so, dass es immer weniger Arbeit gibt. Und das ist im Grunde, und es gibt ja auch die Modelle, zum Beispiel diesen Werner Götz, was da glaube ich. Eben für das Grundeinkommen plädiert. Das heißt, im Grunde ist es ja wünschenswert, wenn nicht jeder arbeiten will, damit einfach die Arbeit auf die wenigeren verteilt wird und dass praktisch jeder die Möglichkeit hat zu entscheiden, will ich arbeiten oder eben nicht und trotzdem ein Grundeinkommen ziehen und trotzdem wird auch kulturell und materiell eingebunden in die Gesellschaft. Also im Grunde ist es ja eigentlich schon seit Günther Anders zum Beispiel, der ja auch schon vorausgesehen hat, dass die Maschinen einfach den Menschen überflüssig machen. Tja, machen das wirklich die Maschinen? Das tun sie. Also es gibt ja den. Aber wie machen das Maschinen eigentlich? Die kommen doch eigentlich bloß auf die Welt, wenn sie jemand bestellt. Ja, das wird ja alles getan, dass der Mensch immer überflüssiger wird. Das heißt, ja, aber der Mensch, der sie bestellt, wird nicht überflüssig dabei. Das nicht, aber es braucht halt immer weniger. Das mag schon sein. Der Mensch braucht immer weniger. Wofür? Nicht es. Noch nicht mal die Arbeitskraft. Die Arbeit wird überflüssig gemacht. Ja. Na und? Ist doch nicht schlimm. Dann teilt man sich halt auf. Dann würde man normalerweise, wenn man halbwegs bei Troste wäre, sagen, dann arbeiten halt alle weniger. Und warum kommt man auf diesen selbstverständlichen Gedanken nicht? Das ist eben meine Frage. Ja, aber wenn du selbst Österreich bist, wir haben vor einem Jahr das Thema Grundeinkommen wird durchgenommen. Wer sagt nicht, es ist ja saudumm, dass wir immer weniger Arbeit für die Befriedigung unserer Bedürfnisse haben, ein großer Teil schafft nichts mehr, ist im Elend und die anderen schaffen sich den Teufel aus dem Leib. Der sagt bloß, na klar ist das eigentliche Lebensmittel arbeiten gehen. Aber wir müssen nicht gleich alle wegschmeißen, die keine mehr kriegen. Da ist er nämlich von keiner Arbeit zu kriegen ausgekommen. Und das ist eine Konstruktion, wo er sagt, wenn es sowieso massenweise Armut gibt, die der Staat bezahlt, dann soll die sich so auswirken, dass die noch beschäftigt werden, das ist sein Punkt übrigens gewesen, für einen Apfel und ein Ei zu kriegen sind. Da zahlt der Staat jedem 600 Euro und ich kriege meine Leute für ein paar Mark drauf. Dann muss ich beim Lohn schon überhaupt nicht mehr drauf gucken, dass einer von leben kann. Weil dann ist leben können, dieses saudumme Existenzminimum, was es jetzt als Hartz IV gibt, ist Sache des Staates und das Unternehmen kriegt Arbeit fürs Taschengeld. Ich werde es leider nicht dabei, aber ich meine, das Grundeinkommen, das wurde aber viel höher angesetzt. Ja, bei 1.000 Euro ungefähr, ne? Wie bitte? Bei 1.000 Euro. Ja, ein bisschen mehr. Also im Idealfall halt. Muss man überlegen, was 1.000 Euro, was verleben wir mit 1.000 Euro das heißt, in der Regel? Ja. Die Leute müssen Krankenversicherung bezahlen, die müssen ihre Miete bezahlen und diese 1.000 Euro dürfen nie mehr steigen. Das lässt er von den Herrschaften nur vorrechnen. Da bist du innerhalb von 2 Jahren, sagst du, endlich bloß Hartz IV. Und Steuer zahlen müssen Sie auch noch davon. Nämlich Mehrwertsteuer. Daraus soll es nämlich finanziert werden. 50% beträgt. Das ja damit Sie die 1.000 Euro kriegen können. Also die Konstrukteure des Mindesteinkommens, in dem Kapitalismus, wo Arbeit Mittel des Reichtums ist, die sind entweder von der, Gemeinheit hoch 3, da gehört der Götz dazu, oder VWL-Dummheit hoch 3. Ja. Überlegen Sie mal, was wäre denn eigentlich, wenn jeder so viel Geld kriegen würde, dass er sagt, jetzt reicht es fürs Leben in unserer Gesellschaft. Was würde dann die Folge sein? Wenn jeder wirklich zufrieden wäre. Ja, das wird ja immer argumentiert. Ja, eben. Ja, aber zu Recht. Ist doch gut. Ist doch erst einmal objektiv. Glaube ich nicht. Dann würden die Leute aber bestimmt nicht mehr in die Fabrik gehen und schichten. Schichtarbeit, glaube ich, Kontischicht und sowas, wäre dann zum Beispiel vorbei. Was würden Sie denn noch machen? Es ist ja die Frage, welche Lebensmittel ich habe. Ja? Nein, welche Gesellschaft du wolltest. Ich verstehe ja, was du wolltest, aber den Kapitalismus. Aber es ist ja eben, das ist ja die Frage. Ja? Also, inwieweit schlägt der Kapitalismus sich? Eben. Ich meine, das ist ja das Thema des Abends, ja? Dass immer mehr Leute produziert, die eben das Prekariat leben. Vielleicht ist es wirklich angesagt, so langsam auch festzustellen, es muss sich wechseln. Es muss so ein gesellschaftlicher Wandel stattfinden. Ja, gut. Aber da muss man sich überlegen, woran liegt es denn dann? Dann liegt es doch offenbar daran, also muss die Frage nochmal gründlicher stellen nach dem, woher kommt es denn, dass immer mehr Leute übrig bleiben? Arbeit wird offenbar überflüssig, wird immer weniger gebraucht. Arbeit heißt noch lange nicht Menschen überflüssig oder Arbeitskräfte überflüssig. Arbeit überflüssig heißt, die Maschinen werden immer produktiver, also muss für den gleichen Warenausstoß oder Gebrauchsgegenständeausstoß weniger Mühe aufgewendet werden, weniger Zeit. So schlicht ist die Sache eigentlich. Bloß wofür wird in dieser Gesellschaft Produktivität erhöht? Sie kennen es doch sicher auch, es ist ja auch kein großes Geheimnis. Man liest es doch, da wird eine neue Maschine gekauft und dann stellt er, die wird nur deswegen gekauft, das hat er vorher ausgerechnet, der Unternehmer, weil sich der Einsatz der Maschine dann lohnt, wenn er damit ein Drittel oder 10% oder 50%, manchmal unheimlich viel mehr, Prozent seiner Leute nicht mehr bezahlen muss. Also wenn er von 100 Arbeitern bloß noch 50 behalten muss, dann braucht er bestimmt eine Maschine. Und wenn die Kosten, die er die Maschine eben bereiten, der Investitionskosten, geringer sind als die eingesparten Löhne, dann lohnt sich die Maschine. Einen anderen Grund hat er gar nicht. Er hat gar nicht den Punkt, ach, moderne Zeiten, moderne Maschinen, immer weniger Arbeit. Sondern er hat die Maschine als Konkurrenzmittel. Er will seinesgleichen, der Automobilproduzent, andere Automobilproduzenten, der Nudelfabrikant, andere Nudelfabrikanten, die will er unterbieten im Preis. Deswegen kauft er sich die Maschine, deswegen macht er es produktiver. Damit er billiger wird, um den Preis zu unterbieten bei seinen Konkurrenten. Und das hat die Konsequenz, er kann es sich gar nicht leisten, alle zu behalten. Sonst würde er seine Rechnung ins Minus laufen. Jetzt sind wir beim Punkt Notwendigkeit. Ich werfe dem Kapitalisten nicht einfach vor, was bist du für ein Schwein, bringst die Leute um die Existenz. Sondern jetzt sind wir dabei, ein Mensch, der ein Reicher ist hierzulande, was macht denn der? Genau das. Wenn ich ihn frage, warum machst du denn das? Dann wird er wahrscheinlich sagen, das muss ich machen. Wenn ich es nicht machen würde, würde es mein Konkurrent machen. Dann würde ich sagen, Moment, langsam. Diese Entschuldigung ist mir zu billig. Du bleibst jetzt hier, wir holen den Konkurrenten auch her. Frage ich den Konkurrenten, warum machst denn du das? Sagt er, wenn ich nicht machen würde, würde es mein Konkurrent machen. Dann frage ich, wer wird es denn dann überhaupt als Erster machen? Wer ist denn dann der Konkurrent, der es immer macht? Ihr seid doch beide wechselseitig. Wenn das aber der Fall ist, jetzt bin ich nicht beim Vorwurf an die Leute, obwohl er meinetwegen Vorwürfe machen kann. Das ist mir aber zu billig. Es ist nicht, ihr seid Gierschlünde. Sondern ihr habt offenbar ein Wirtschaftssystem, ihr seid Kapitäne in einem Wirtschaftssystem, wo der Fortschritt der Wirtschaft abhängt davon, dass ihr euch beide wechselseitig das Leben sauer macht als Konkurrenten und das Mittel dafür, euch das Leben sauer zu machen, heißt Arbeitskräfte rausschmeißen und ersetzen durch produktivere Maschinen. So wird das wunderbare Mittel der Erleichterung des Lebens zum Mittel bei den Leuten, die da dann arbeiten müssen, zu einem Mittel, sie um ihre Existenz zu bringen und die anderen überhaupt nicht weniger arbeiten zu lassen, sondern vielleicht sogar mehr und schlechter bezahlt, weil Sie müssen ja kaum mehr denken, ist ja alles in der Maschine automatisch drin. Sie müssen ja nicht mehr konstruieren, macht die Maschine auch von selber. Sie müssen nicht mehr heben, Lasten heben, macht die Maschine auch noch. Also kann man sogar den Lohn noch senken von denen, die man behält. Und warum? Weil der Reichtum dieser Gesellschaft genauso wächst. Und jetzt bin ich wieder beim Willen. Wenn Sie sich entschuldigen, der macht's, weil der, du, ich mach's, weil der. Ihr macht's beide deswegen, weil ihr in dieser Ökonomie euch bereichern wollt. Also ihr seid's beide. Schluss mit der wechselseitigen Entschuldigung. Ihr seid offenbar eine Klasse von Menschen, um das schöne Wort mal zu gebrauchen, deren Existenz davon abhängt, immer reicher werden zu müssen. Süße Last, sage ich da. Und habt da eine andere Klasse von Leuten, die bringt da um die Existenz, genau auf die Weise, wie wir es besprochen haben, mit Produktivitätserhöhung, schwere Last. So, jetzt können sich die beide können sich ausdenken. Der eine sagt, der Reiche sagt, ich muss es machen, weil sonst, was sonst? Sonst wäre ich ja so wie die rausschmeißt. Da ist doch die Sache fertig. Also eine Gesellschaft, die sich ein Mensch nicht bieten lassen sollte, der durch Produktivität um seinen Job gebracht wird oder durch Produktivität immer mehr arbeiten muss, obwohl er eigentlich weniger arbeiten könnte. Und jetzt kommen Kapitalisten daher und sagen, naja, ich sehe, dass das immer teurer wird, die Leute zu finanzieren per Hartz IV oder was früher alles war. Das ist nämlich der Ausgangspunkt von diesem Götz, der selber Unternehmer. Das können wir verbilligen. Diese Hunderttausende von Verwaltern von Sozialkassen, diese Umlagen, die mir den Lohn dauernd verteuern, das organisieren wir anders. Ich habe was entdeckt, eine wahre München-Hausiade. Wir lassen die Leute, denen wir den Grundlohn zukommen lassen, 1.000 Euro im Monat oder 800 oder wie viel sein mögen, den Grundlohn oder Grundeinkommen, das Grundeinkommen, ja, nicht Lohn, nicht gegen Arbeit, sondern ohne Arbeit, bedingungsloses Grundeinkommen, lassen wir sie selber bezahlen, indem sie die Hälfte davon als Mehrwertsteuer gleich wieder abgezwackt kriegen. Geht zwar immer noch nicht ganz auf, weil die Hälfte ist bloß die Hälfte, aber so ungefähr geht die Rechnung. Man macht es per Umlage bei den Armen, bei den Grundeinkommensleuten, und dann brauchen die Unternehmer, hat der Wolfgang vorhin schon erklärt, dann brauchen die Unternehmer keine Löhne mehr zu bezahlen in heutiger Größenordnung, weil 1.000 sind ja schon mal fertig, sind ja schon mal bezahlt. Wenn er heute 1.500 Euro oder 2.000 Euro Lohn zu bezahlen hat, braucht er künftig bloß noch 1.000 zu bezahlen. Oder 500. Und dann fällt dem Götz sogar ein, das wäre sogar für die Leute, die bei ihm arbeiten, noch eine tolle Sache. Weil natürlich wird auch dann keiner umsonst arbeiten. Er bezahlt nämlich jetzt gerade die Löhne, die er dann als bedingungsloses Grundeinkommen vorschlägt. Aber wenn man 300 drauflegt, würden sie doch wieder in keiner Drogerie stehen. No. Also hat er die Leute jetzt für 800 hat, oder dann für 300. Und warum machen die das für 300? Bestimmt nicht, weil sie sich beim DM selbst verwirklichen wollen. Einräumen von Regalen, Ausräumen von Regalen. Bestimmt nicht. Sondern weil sie merken, in 800 klappt es gar nicht. Oder in den 1.000. Da geht ja schon zwei Drittel für die Miete da drauf. Der zweite Propagandist von dem Thema ist übrigens der Straubhaar. Professor Straubhaar, Chef vom Weltwirtschaftsinstitut in Hamburg. Der schon seit 10 Jahren wettert, dass es so nicht weitergehen kann, dass die Löhne viel zu hoch sind. Und die Lohnnebenkosten zu hoch sind und der Sozialstaat sich den Sozialstaat nicht mehr leisten kann. Der zweite Propagandist. Und jetzt steigen ausgerechnet Leute, die ich sag mal so, ein Herz für die Armen haben, die sich dafür ein bisschen links haben, auf dieses Thema ein und sagen, ach, jetzt muss ich endlich keinen Gegensatz mehr aufmachen, jetzt ist der Soziale, ist plötzlich sogar bei der Oberschicht in. Jetzt kann ich glatt einen Traum aufmachen. Es geht also doch, dass einer ohne Arbeit Geld kriegt. Wieso fällt ihm das da ein? Er hat es vorhin gesagt, ohne Arbeit. Ohne Arbeit Geld kriegen, gibt es einen Haufen Leute. Nämlich alle, die schon Geld haben. Oder die Politiker sind. Gut, ich will es mal noch ausdrücken in den Wörtern, die ich vorhin gebraucht habe. Nicht Armut ist der Witz, sondern nützliche Armut. Ja. Das ist ein Fanatiker der nützlichen Armut. Wer mal 800 oder 1.000 Euro im Monat verdient hat, der kann davon nicht leben, aber der hat einen Willen zum Arbeiten. Weil er die Perspektive hat, jeder zusätzliche Euro lohnt sich. Dabei stoßen sie zwar gegen ein paar Grundgesetze dieser Ökonomie, von der sie leben und in der sie reich werden, aber das ist so bei Ideologien, dass sie halt meistens verkehrt sind. Deswegen kritisieren wir sie auch. Jetzt haben wir dich aber ziemlich rausgekickt mit einer Frage durch die. Du hast vorhin da hinten der. War miterledigt. Weißt, ich habe es nicht ganz verstanden, aber. Ja, du hast doch. Wenn ich mich recht erinnere, was ist eigentlich der Unterschied, wo er gesagt hat, wenn einer seinen normalen Job hat, da geht er nicht nur hin und macht die Künste in sich und schaut, dass er sie hinter sich bringt, sondern er strengt sich an. Diese Sorte Charakterisierung wie zum Arbeiter, das sind doch danach gehabt, oder? Nehmen wir um den Sozialhilfesatz, ob man über Arbeit, ob man arbeiten gehen soll oder wie nicht, ob das jetzt ist. Eine ethische Frage, also meinst du, was du da aber ich denke, das ist die falsche Frage. Ist das jetzt richtig, dass der den Job nicht annimmt, sondern die Sozialhilfe nimmt, sondern die Frage, wer dann dort in Wissen ist, dass es so riesige Löhne gibt und dass man dem jetzt als Vorwurf macht. Natürlich, wenn du es ökologisch siehst, kommt es aufs Gleiche hinaus. Es ist ja auch so, dass die Leute vorwerfen, dass sie halt sich selber für die Arbeit denken. Ich glaube, du merkst. In der Gemeinschaft lebt oder auch wenn ich sage, dein Brot selber verdient, ist schon unterschiedlich. Was meinst du damit ethisch? Ja, du redest einfach vom Begriff Ethik. Was meinst du mit Ethik dabei? Ethik ist nicht ethisch. Für mich stellt sich die Frage, ich möchte es jetzt völlig offen, also ich habe da jetzt keinen Vorwurf, dass ich die Meinung habe. Für mich stellt sich auch die Frage, für mich ist es ein Unterschied, ob ich von jemand anderem Geld kassiere und davon lebe, oder ob ich die Chance habe, selber zu arbeiten, etwas zu tun und dadurch ja, selber Geld zu verdienen. Aber den Job, den du da angeboten bekommst, ist so niedrig, das wird kein Job sein, wo man dann, glaube ich, ein gutes Gefühl hat, wo man Geld selber arbeitet oder so. Das wäre doch, sagen wir mal, noch innerhalb des Kapitalismus. Also ich habe vorhin ein paar Argumente gebracht. Die Krux liegt doch darin, dass man leben kann, nur wenn man Arbeit kriegt, die sich für andere lohnt. Weil dann kommt bei der Bezahlung für die Arbeit immer die Spirale nach unten raus. Also die ganze Hierarchie von, ein paar können davon leben, andere immer schlechter, immer ärmer, immer weniger verdienen wir für die Arbeit. Und dann gibt es welche, die kriegen gar keine Arbeit mehr, können deswegen schlecht leben. Und an der Stelle hakst du jetzt ein und sagst, dann ist es doch ethisch besser, man arbeitet fürs Geld, als man lässt sich es einfach bezahlen. So, was ist da ethisch? Merke ich, also ethisch ist genau das, was das ersetzt, wovon er redet. Freiwillig macht es offenbar niemand. Einfach so, aus Lust und Laune, der leben will. Der sagt, wenn ich das Geld so kriege, von dem ich kaum leben kann, dann nehme ich es lieber bloß an und tue nichts dafür. Wenn ich dafür auch noch arbeiten muss und habe nichts, auch nichts zum Leben, nicht genug zum Leben, dann lasse ich die Finger von der Arbeit. So, jetzt kommt die Ethik. Was ist die Ethik? Der Staat sagt, Ethik hin, Ethik her, ja, der will auch Ethik. Warum? Weil der möchte genau, dass sie es ohne seinen Zwang am liebsten freiwillig machen und sagen, Arbeit adelt den Menschen. Ich mache das, weil ich ein freier Mensch bin oder ein anständiger Mensch oder sonst wie. Na, ich lasse mich nicht hängen, sondern ich richte mich auf und bewerbe mich um Arbeit, weil Arbeit ist die Krone der Schöpfung oder was immer. Oder meinetwegen auch der Auftrag der Schöpfung, wenn man christlich ist, soll man ja arbeiten, im Speisen des Angedichtes. Da merkt man also, Ethik ist offenbar da die Geisteshaltung, die einen dazu bringt, diese schlichte Kalkulation, von der er redet, für nichts tue ich auch nichts, zu ersetzen durch einen inneren Polizisten, der sagt, ja nicht, ja nicht. Lass dich ja nicht auf solche Frivolitäten ein. Geld ohne Arbeit ist Sünde. So, Ethik. Aber da würde ich doch sagen, wäre es nicht besser, man würde den Leuten dann, wenn sie schon arbeiten, das geben, was sie zum Leben brauchen. Wenn es aber nicht drin ist, wenn es durch die Gesetzmäßigkeiten dieser Sorte Wirtschaft nicht geht, dass Arbeit das Geld bringt, wovon man leben kann, dann ist ein Fehler drin, ein Webfehler in der Arbeitsgesellschaft. Der ist aber nicht auszugleichen durch Ethik, sondern der ist bloß wegzukriegen durch die Verpflichtung der Leute aufs Geld. Und ich glaube, dann ist die Ethik schnell weg. Ich will dazu Ethik auch noch was sagen. Da waren noch da Fragen, also bloß, dass man nicht übersehen. Da, ich muss ganz kurz sagen, ich meine schon das Hauptproblem, dass es Leute gibt, die Geld kriegen, ohne zu arbeiten. Ja? Insofern, bezahlen oder so etwas. Genau das muss man abschaffen. Man sollte wirklich der Leute Geld entziehen, die das kriegen, ohne dafür zu arbeiten, als Kapitalisten. Dann muss man nämlich die Produktionsmittel entziehen, weil ich das Problem gelöst. Aber nur zur Ethik, wenn die Ethik ist, es ist immer noch besser, für das gleiche nichts zu arbeiten, als nicht zu arbeiten. Da ist die Grundlage davon, dass wir das, was wir vorhin in der Debatte haben, fressen hat, dass einer, der nicht mehr gebraucht wird, der als nicht mehr nützlich erklärt wird, einen Mangel an Charakter haben muss. Das ist ein unanständiger Mensch, das muss man gefressen haben. Um zu sagen, es ist unethisch, nicht arbeiten zu gehen für dasselbe Nichts. Ich stelle das mal andersrum dar, was da deine Ethik sagt. Die Leute, die für einen Apfel und ein Ei, die Jobs machen, von denen, wo Leute früher Geld verdient haben, wovon sie verlieben können, die haben dafür gesorgt, dass jetzt von den Jobs keiner mehr leben kann. Da halte ich die sagen, das mache ich nicht. Ich mache nicht den Lohnsenker für alle. Die halte ich für sehr ethisch. Ja. Einfach mal von einem anderen Anstand ausgesprochen. Ja. Man muss ja auch einmal bewerten, was Arbeit ist. Es gibt ja Arbeit, die geschafft werden, und es gibt Arbeit, die ist, sagen wir mal, ja, nehmen wir mal Beispiele von sogenannter Arbeit, die dazu führt, dass man andere über die Ohr, über das Ohr hört oder so. Ja? Also, das ist das, was ich meinte. Ich meine, was im Kapitalist, wofür bringt er Geld? Ja, wissen Sie da was? Ja. Wissen Sie warum? Ja, weil er schon Geld hat und deswegen Arbeitsplätze schafft. Ja, und dann? Und für den Mehrwert gibt er mehr Geld. Eben. Denn der produzierende Arbeit. Weil es mehr wird, sein Geld dadurch. Und das Problem ist nur dadurch, dass wir den Kapitalisten abschafft und die Produktion gesellschaftlich organisiert. Also es gibt halt keine andere Lösung für dieses Problem. Ja. Leider nicht funktioniert. Man muss halt wieder probieren. Aber die Erklärung, die er gibt, ist erstmal richtig. Wenn die Sorte Arbeit, die man hierzulande den Leuten offeriert, dazu führt, dass man von Arbeit nicht leben kann, sondern die Arbeit, und zwar deswegen, weil die Arbeit das Mittel ist, für andere sich reicher zu werden, dann ist es eine Gesellschaft, die taugt nichts für die arbeiten müssen. So hat er doch recht. Ja, aber es hat in der praktischen Umsetzung ja nie funktioniert. Das ist so das Traurige an dieser Idee. Dann müssen wir schauen, warum es nicht funktioniert hat. Ja, aber Sie behaupten, von Arbeit kann man nicht leben. Kann man denn von Nicht-Arbeit leben? Also brauchen wir eine Gesellschaft. In dieser Gesellschaft schon, ja. Haben wir doch vorhin gehabt. Diejenigen, die den Jackpot geknackt haben, können davon leben. Der nicht gearbeitet wird. Na, eben, weil es da eben sich aufteilt auf eine kleine Klasse von Leuten, die arbeiten und leben schlecht davon oder gar nicht, und welche, die arbeiten nicht und leben von dem Reichtum. Wenn man so aufteilt, geht's. Dann kann man von Nichtarbeit leben. Was ist Ihrer Meinung nach das heutige System ist? Wie bitte? Was ist Ihrer Meinung nach das heutige System ist? Ja, das ist eine Gruppe von nichts lebt, von der Arbeit. Nicht von, die lebt von der Bereicherung, die Arbeit anderer ihnen ins Haus spült, aufs Konto spült. Ja gut, aber es hört sich jetzt, finde ich, ziemlich schwarz-weiß an, weil diese Leute, diese Kapitalisten, um es so negativ auszudrücken, die haben ja auch ein gewisses Risiko. Ich denke, die haben sich das ja auch erarbeitet. Ja, ich möchte nicht von Leuten reden, die prekäre Situation sind. Es gibt ja schon Leute, die zu 10% gehören, die genauso ein kleinen Angefangen haben, das verdient. Und wenn man dann sagt, wir verteilen diesen Reichtum einfach um, Pech gehabt? Ja, das ist nicht der, da hat, glaube ich, niemand beantragt, den Reichtum einfach umzuverteilen. Doch, das war der. Nein, der hat was anderes gesagt. Der hat gesagt, die nicht. Dann muss die Arbeit anders organisiert werden. Das ist was anderes wie ein Reichtum. Was natürlich recht, den Reichtum, den es jetzt gibt, umverteilt, dann ist er halt schnell verfressen, dann ist vorbei. Aber immerhin, da hat man es mal gefressen, ist auch nicht so schlecht. Manche Leute stehen sich dabei besser, wenn sie wenigstens mal einen Monat im Leben gescheit essen können, als nie. Aber das ist natürlich richtig. Nicht einfach Umverteilung, sondern einen anderen Grund der Arbeit muss man einführen. Nämlich Arbeit dafür, alle Gegenstände herzustellen, die man braucht, die Gesellschaft braucht, damit sie leben kann. Keinen sonstigen Grund. Nicht den Zusatzzweck oder der erst als Zusatzzweck erscheint in der Ideologie, Lohn, Gewinn, das macht dann die Leute gierig. Und so gierig, dass sie andere Leute sogar Arbeitsplätze schaffen. Und dann tun sie ihnen was Gutes, nämlich einen Lohn geben. Und dann guckt man noch weiter zu und stellt fest, kaum geben sie den Lohn, reut sie schon, den Lohn zu geben, deswegen kaufen sie eine neue Maschine, um ihnen Kernmilch zu geben und so weiter. Dann merkt man, das sind alles Ideologien, die nicht stimmen. Nehmen wir da ein Risiko. Er sagt, das Risiko hätte er auch gern. Warum? Wenn du ein paar Millionen hast, gut, es kann schief gehen. Aber warum? Weil ein anderer Kapitalist dich auskonkurriert. Was machst du deswegen, wenn du in der süßen Lage bist, über viele Millionen zu verfügen? Du schaust, dass du ihn auskonkurrierst. Hast aber die besten Startvoraussetzungen, wenn du genügend Kohle hast. Je mehr Geld du hast, desto sicherer bist du in der Anstrengung, andere auszukonkurrieren. Deswegen konkurrieren die Kapitalisten ums Geld. Verkaufen Zettel, wo drauf steht 100 Euro oder 50, kriegen dafür nicht 50 Euro, sondern 500 oder am Anfang lag bei 57. Eines Tages kosten sie 500. Ja, genau das ist der Witz. Sie konkurrieren um möglichst viel Geld, damit sie andere vom Markt schmeißen können. Was machen die anderen? Genau das Gleiche. Und der Inhalt des Risikos, ne? Bei Amazon. Drehen Sie auf und sagen den Leuten, die für Sie arbeiten würden, ich trage doch schließlich das Risiko. Das Allerschlimmste, was dem passieren kann, ist, dass er genauso dran ist, wie die hier bei sich arbeiten müssen. Da muss aber schon sehr dumm sein. Da muss schon saudumm sein. Oder muss saublöd sein. Und machen eben an die gleichen Verbindungen. Ja, eben. Aber wirklich, wenn er der Allerdümmste ist und das allergrößte Pech hat, ist das das Maximale, was passiert, dass er nachher genauso toll ist, wie die bei ihm arbeiten. Und umgekehrt, wenn er bankrott geht, diejenigen, die er gehabt hat, beißen alle ins Gras. Na gut, nicht gleich sterben, aber die haben das Risiko, um ihre Existenz zu kommen. Doch gar nicht wahr, dass er das Risiko hat. Wertloses Geld war vorhin die Rede, also was kein Wert ist im Sinne von, ist bloß Geld, weil man zufälligerweise hier was kriegt dafür. An und für sich ist Geld doch nichts wert. Was kannst du mit Geld bloß anfangen? Beiß rein, stirbst du davon. Siehe den berühmten Mythos vom König Midas, der wollte das immer. Alles, was ich anfasse, soll zu Gold werden. Dann hat er es gekriegt, gewährt gekriegt von den Göttern damals und wollte dann nochmal essen und zack, war das Fleisch ein Goldstück. Verhungert dabei. Das ist zwar eine mythologische Vorstellungsweise, keine kritische, keine kapitalismuskritische, wahrlich nicht, aber ein Stückchen Wahrheit steckt drin. Geld funktioniert bloß dann, wenn man dafür eine Ware kriegt, die man wirklich braucht. Und diesen Umweg, da würden wir vorschlagen, den soll man sich lieber ersparen. Weil er in Wahrheit gar kein Umweg ist für die meisten, sondern ein Abweg. Die kommen dann gar nicht zu dem, was sie brauchen. Das ist der Punkt. Und dann, wenn man es dann so sieht, dann ist eben die Ethik, von der du redest, die Gesinnung, die ein Ja sagen lässt zu diesen schlechten Verhältnissen. Ich will nur zu deinem Buch, ohne Arbeit kann eine Gesellschaft nicht leben. Du hast ja vollkommen recht. Aber ich denke nur einfach mal ein Stück weiter. Dann ist also so, dass die Arbeit, die eine Gesellschaft aufwendet, dann ja eigentlich da sein sollte dafür, wie es der geht, was sie sich leisten kann, was sie an Mittel des Lebens, der Bedürfnisbefriedigung, des Genusses hat. Also ist, wenn eine Gesellschaft ordentlich Arbeit aufwendet, ein Vorteil fürs Benutzen, Gebrauchen. Ja, nur wenn ich viel arbeite. Jetzt guck dir doch mal die heutige Gesellschaft an. Für was ist eine Arbeit da? Dafür? Auch diese Gesellschaft kann ohne Arbeit nicht leben. Jetzt hat sie die Arbeit aber als Bezahlte. Und alle, die Arbeit organisieren, sorgen zur Arbeit. Dadurch, dass sie bezahlt ist, muss ich alles dafür tun, so wenig wie möglich von ihr bei mir zu organisieren. Am liebsten wäre es ihnen, ohne jede bezahlte Arbeit. Also sind sie dauernd am überflüssig machen von Arbeit. Und ja, wer ist das? Die Kapitalisten? Ja, natürlich. Ja, klar. Aber die Frage ist doch, wie ich mir eine Gesellschaft vorstelle. Ja, aber denkt doch einfach weiter. dann organisiere ich eine Arbeit, die er gesagt hat, bloß nur zu einem anderen Zweck. Nicht zum Geld vermehren, sondern bloß noch, um das zu vermehren und herzustellen, was die Leute das Leben brauchen. Und das wird im Kapitalismus gerade nicht gemacht. Da ist Arbeit bloß da zum Geld vermehren. Und jede Arbeit, die nicht fürs Geld vermehrt, taugt, findet nicht statt. Und Güter, die die Menschheit sehr gut brauchen könnten, werden genau deswegen nicht produziert, ja, weil sie gar nicht zum Geld vermehren. Die Frage ist, was mache ich denn, um Geld zu vermehren? Ich stelle doch irgendwas her. Ich vermehre mein Geld doch dadurch, dass ich irgendwas anbaue, ja, dass ich was herstelle für die Menschen. Also irgendjemand verdient Geld damit, dass er mir Äpfel bringt. Das ist doch richtig, sonst kriege ich keine Äpfel. Nicht für die Menschen, für die Menschen, die was bezahlen können. Nur für die. Du stellst für niemand was her, der nichts bezahlen kann. Gleichzeitig sagst du zu allen Menschen, du kriegst bloß das bezahlt, was bei mir lohnende Kost ist. Also Bezahlung ist ein Widerspruch zu produzieren. So wenig wie möglich bezahlen und an Leute nur was geben, wenn sie bezahlen. Merkst du da einen klaren Widerspruch? Warum die Kapitalist selber produziert doch gar nichts, er lässt doch nur produzieren. Ja, aber irgendjemand muss halt das organisieren sozusagen. Er organisiert es halt. Und lebt davon halt prima. Er lässt mal organisieren. Ja, wie wär's denn, wenn. Die Leute bezahlen kann, auch wenn sie sich erst ein Geld verdienen. Ja, okay, klar, aber so viele Kapitalisten gibt es auch nicht. Also, es gibt genug, die halt einfach da sind und das organisieren. Und so jemand muss es auch geben. Ja, aber doch, die Kapitalisten organisieren doch gar keine Versorgung der Menschheit. Die organisieren ihr Reichtum, ihr Wachstum. Ja, wenn du immer sagst, du brauchst... Indirekt sorgen sie doch dafür, dass wir... Nein, indirekt sorgen sie vor allem dafür... Ja, aber die sorgen direkt erstmal dafür, dass die Leute, die für sie arbeiten, möglichst wenig von dem Reichtum kriegen, den sie erzeugen. Das ist das Erste, wofür sie sorgen. Dass sie immer weniger für sie bleibt. Das ist doch keine Versorgung, noch nicht mal für die arbeiten. Klar, geschweige denn für die... Deren Ziel ist nicht Versorgung, aber was indirekt dabei rausspringt... Nein, das bringt ihnen nicht dabei raus. Das bringt... Du vielleicht, weil ich dir die Hälfte gerade noch leisten kann. Ja, aber die Frage ist doch, was kann ich machen, wenn Arbeit nicht mehr gefordert wird? Ja, also, Lohnarbeit, willst du sagen, Lohnarbeit nicht mehr gefordert oder Arbeit? Ja. Also es hat niemand gesagt, dass Arbeit nicht gefordert wird. Also Arbeit muss man einmal, weil sonst kommen die Äpfel nirgendwo hin. Nur die Frage ist, wie wird es organisiert? Und man sollte sich lieber Sorgen sehen, dass alle Business arbeiten, anstatt dass so viele ausgeschlossen. Ja, okay. Ja. Und da wird man wohl dann zweckmäßigerweise in die Richtung weiterdenken müssen. Am besten wartet man da auch niemand, der es einem organisiert, sondern müssen diejenigen, die Interesse daran haben, weil sie die Opfer davon sind, das selber organisieren. Das wäre die Richtung, in die man denken sollte. Sich hinzusetzen und zu warten, dass die gleichen Kapitalisten, die zurzeit einen rausschmeißen, sich alles Besseren besinnen und sagen, ach, machen wir doch wirklich mal Versorgung der Bedürfnisse. Und das ist wohl etwas naiv. Ja, also dann ist wohl die verkehrte Richtung, in die man da gedacht hat. Okay. Sorry. Ja? Ich denke mal, ein Problem davon ist, dass man immer noch davon ausgeht, man könnte sozusagen in dieser bestehenden Gesellschaft, in Verteilung der Arbeit, diesen Lebensstandard halten. Man macht ja auch, sagen wir mal, vielleicht für diesen Besitztum, was arm und reich ist, ist sozusagen eine jetzige Gesellschaft. Aber ich denke mal, das Problem ist immer noch, bloß einmal gab es die Sklavenhaltergesellschaften, die auch immer halt Leute, die wenig hatten oder für nichts arbeiten mussten. Und man hat Gesellschaften, die funktionieren auf ähnlichem Weise international. Das heißt, wir haben viel, aber die Basis von dieser auch Fähigkeit oder Möglichkeit, zum Beispiel Leute dafür zu bezahlen, dass man auch noch nicht bezahlen kann, sozusagen, die man gerade nicht braucht, auch beruht, dass es ja genügend Gebiete gibt, wo vielleicht einmal so viele Menschen leben, die alle weniger gut leben, als hier die noch als arm gelten. Eben weil sozusagen noch weniger arbeiten könnten. Und das ist das Problem verursacht, ist ja das, dass sozusagen die Arbeit jetzt auf einmal. Das Niveau bei uns absenken, damit es woanderswo steigt, so im System kommunizierende Röhren oder was? Das heißt, mittlerweile geht die Konkurrenz so weit, dass man sagt, okay, man geht dann dahin, entweder Produktion oder Vermehrung von Kapital, Leute, mache ich gar nichts mehr von ihm. So weit, dass die einen das gar nichts mehr verdienen und die anderen? Um zu sagen, das hat man das Python-Produkt bleibt gleich, aber sozusagen wird ein bisschen weniger. Und dass wir jetzt halt uns auffällt, dass wir mal kaufen konnten, weil wir noch nur 100 bekommen haben, dass wir einfach alle selben Produkte kriegen, aber keinen Kunden mehr haben. Das funktioniert nur, weil es halt noch ein bisschen einfacher wird. Aber das ist übrigens das Problem, zu sagen, dass man versucht, es ja auch hinzustellen. Was ist das Problem? Also zu sagen, dass man immer noch, Ja, was ist das? Den Dollar, den alle haben wollen, und dafür zu sagen, wie ich einkaufen kann. Und da kommt einmal, ja, und man halt halt noch alle viel haben wollen, dann kann es sich dann erst verhalten. Kannst du irgendwie hin, oder? Nein, das haut überhaupt nicht hin, weil du musst doch. Wann denkst du denn an dem weiter, wo wir jetzt vorhin waren, dass offenbar die Frage, was die Leute verdienen, Erfolge ist von den Kalkulationen derer, die über das Geld verfügen? Also ist doch dann die nächste Frage, wenn man feststellt, es gibt Länder auf der Welt, wie Deutschland, USA, Frankreich. Dort gibt es viele Armen und etwas besser Verdienende. Also Arme im Sinn von Elend und andere Arme, die immer regelmäßig verdienen. Die gelten dann als wohlhabend, nach der Terminologie dieses Landes. Und dann gibt es andere Länder, Afrika zum Beispiel, da gibt es Leute, die verdienen angeblich noch nicht mal einen Dollar am Tag. Merkt man, einen Dollar am Tag verdienen die wahrscheinlich auch nicht. Das Umlegung von den bisschen Dollars, die es dort gibt, auf die Köpfe. Die verdienen gar nichts. Wann verdienen die einen gar nichts und die anderen verdienen halt Löhne, wie bei uns, zwischen 500 Euro und 15.000 für die Spitzen. Und dann gibt es noch Hartz IV und so weiter. Und warum ist dort so, dass die Leute fast nichts verdienen? Dann ist doch der erste Schritt, bevor man sagt, machen wir es mal wie ein System kommunizierender Röhren. Wenn man in eine Röhre was reinfüllt und in die andere kommt, steigt es nicht auf, dann muss irgendein Tropfen sein, weg damit und dann steigt es hoch. Das scheint doch dann nicht das richtige Bild zu sein, Ausgleich, weil auch diejenigen, die über das Geld verfügen, sagen, in Afrika, in der Zentralafrikanischen Republik oder in Peru brauche ich die vielen Leute gar nicht für mein Geschäft. Dort brauche ich die, wenn überhaupt, für was ganz anderes. Da brauche ich ein paar dafür, dass sie den Zinn oder was dazu haben gibt, rausholen und zwar möglichst günstig. Das haben sie auch gar nicht selber, sondern das kaufen sie so ein. So, das ist eine Wirkung der Kalkulationen der Länder oder der Kapitalisten in den Ländern, in denen die meisten oder große Teile der Bevölkerung regelmäßig gebraucht werden. Wir kommen doch selbst von deiner Frage, warum verdienen die fast gar nicht, die anderen ein bisschen und bei uns relativ, naja, wohlständig, kommst du doch wieder auf den gleichen Grund. Das ist die Folge der Geschäftsentscheidungen. Also wenn wir das im nationalen Maßstab davor besprochen haben, weil wir erst mal an die gar nicht gedacht haben, sondern wie machen wir es denn hier? Nein, es nützt nichts, auszugleichen. Man muss die Arbeit anders organisieren. Das ist natürlich auch im Weltmaßstab nicht besser, nicht anders zu haben. Auch im Weltmaßstab muss dann natürlich die Geschäftsleute wegtun. Die müssen aufhören, Geschäfte zu machen. Die müssen abtreten. Ansonsten kommt es genauso, wie es ist, nämlich, dass ein Teil der Leute gebraucht werden und die kriegen dann gemessen an denen, die gar nicht gebraucht werden, fürstliche Löhne, sodass diejenigen, die elend dran sind, sich auf ein Balsafloß setzen und im Mittelmeer die Hälfte versaufen und die anderen Erdbeer pflücken in Spanien. Das ist die Folge dieser Geschäftsentscheidungen. Habe ich irgendwie deine Gedankengänge damit getroffen? Gut, da habe ich mich falsch ausgedrückt irgendwie. Ich hatte so eine Diskussionsebene drin. Normalerweise, ich denke mal, das Problem dabei ist zu sagen, dass man, wenn man hofft, zu sozusagen durch die Änderung der Arbeitsorganisation sozusagen auf dem politischen Niveau zu bleiben. Das Problem sozusagen, dass man zwar die Möglichkeiten, billige Arbeit zu produzieren, nicht in Deutschland entstehen, aber auch nicht in den Ländern. Das war sozusagen die Möglichkeit, diese billige Arbeit zu bekommen, darauf, dass dort halt sozusagen sehr viele Leute mit sehr viel Arbeit Sachen produzieren, die sozusagen diese Gewissen haben, aber sozusagen wir eigentlich dringend brauchen, aber sozusagen dafür ihnen Einkommen was geben, was sie zum Leben haben. Und wenn man das umstrukturiert, ist es dann halt wesentlich schwieriger, dort sozusagen, also um wirklich, denke ich mal, diesen letzten Schritt zu halten, was die meisten allerdings in Deutschland Sinn haben. Gut, dann möchte ich muss gucken, was man alles schon was will, aber ich denke, es bringt sich auch unter den jetzigen Bedingungen, den wirklich Ausgleich zu schaffen oder Ausgleich zu schaffen, sondern das ist wahrscheinlich zu einer, zumindest von weltweiten Kompensation der Arbeit, das ist zu einem weltweiten Angleichen, aber auch Absinken. Warum nicht absinken? Warum die nicht auf unser Niveau hochtun? Du machst Voraussetzungen, von denen du glaubst, die seien zu machen. Gehst wieder davon aus, dieses System kommunizierende Röhren. Das Wasser ist so und so viel da, also in diesen verschiedenen Röhren. Und die Stöpsel raus, in dem Fall die Kapitalisten werden es dann, und dann haben alle zwar was, aber alle, die hier weniger und die ein bisschen mehr. Du setzt voraus, dass der Reichtum dann anders verteilt werden muss. Nein, er wird anders produziert. Und zwar nicht als Geldreichtum, sondern als gegenständlicher Reichtum. Das, was die brauchen. In Zentralafrika und in Deutschland. Jeder das, was er dort braucht. Und zwar selber. Wenn zum Beispiel, sag mal, in Afrika kein Fortschritt im Auto zu bauen, dann brauchen die da haben sie halt kein Auto. Ja, das baut man halt dort Kamele, wenn es da das für sinnvoller ist dort. Ja gut, aber jetzt machen wir mal Schluss damit. Ich glaube, deine Gedankengänge kranken daran, dass du die Voraussetzung, von der du eigentlich ausgehst, nämlich es wird kapitalistisch produziert, hierzulande und sonst wo, schlicht vergisst und sagt, können wir es nicht durch politischen Ausgleich irgendwie anders deichseln. Da kann ich dir sagen, international genauso wenig wie national. Da gibt es nichts zu deichseln. Diese Reichtumsproduktion beruht darauf, dass die Leute arm sind, im Sinne von, ohne kapitalistische Arbeit haben sie nichts und deswegen werden sie zu der Arbeit erpresst, die in ihrem Land gerade zu haben ist. Sie sind gar nicht die Subjekte der Arbeit, auch nicht die Subjekte des Lohns, den sie dafür kriegen, sondern sie sind da abgeleitet von den Entscheidungen derer, die über das Geld verfügen. Und solange das der Fall ist, hast du auch die Zustände, dass man sogar große Teile des Globus kennt, indem man nicht bloß schlecht lebt von Arbeit, sondern überhaupt keine Arbeit hat und deswegen noch schlechter lebt. Das ist das Betrübliche, dass obwohl die Arbeit Ausbeutung ist, gemessen daran, was der Glückszustand ist, hoffentlich werde ich ausgebeutet, sonst muss ich nämlich verhungern. Zu der Perversion bringt es der Kapitalismus. Da müssen wir doch weit entfernt von der Frage, das verteilen wir irgendwie politisch. Weg damit. So, jetzt machen wir mal. Ja, was ist das? Ich denke mal, ich bin jetzt nicht gut ausgedrückt, aber es sagt nichts, weil ich da muss wirklich zu verteilen. Das würde ich schon mal gemerkt haben. Ich wollte auch nichts abbrechen, ich wollte nur sagen, wir können ja gleich noch. Ich wollte jetzt auch nichts abbrechen, das ist nur. Doch, ja, du willst abbrechen und das machen wir jetzt dann auch. Also, wir gehen jetzt gleich noch auf ein Bier in Geier, würde ich vorschlagen. Da ist es relativ leise, dass man noch weiter. Aber die Liste ist noch nicht beantwortet. Ja. Aber wenn noch Fragen sind, klar, die wollen wir nicht abbrechen. Bloß lassen wir mal bald mit dir dabei und wir können ja noch nachher vielleicht drüber reden, auch versuchen, die Gedanken, von denen du sagst, du hast hier ungeordnet, vielleicht noch auseinandersortieren. Wir haben da übrigens auch eine Gelegenheit. Wir treffen uns hier wöchentlich einmal in der Regel, wo man alle unsortierten Gedanken, die man über den Kapitalismus oder die Welt so hat, mal ein wenig zerpflücken lassen kann und sortieren kann und dann vielleicht merkt, wo es hakt, wo man sich verwirrt hat. Du hast noch eine Frage? Ich meine, der letzte Punkt ist noch nicht abgehandelt. Ja, ich weiß, es ist unrealistisch zu glauben, dass wir den letzten Punkt jetzt noch machen. Ich hätte eigentlich dann lieber einen anderen Vorschlag, weil ja jetzt auch schon viel gegangen sind, weil es lang genug dauert. Wir haben jetzt seit zwei Stunden reden wir jetzt, diskutieren wir es, ich rede, ihr diskutiert mit. Ich würde sagen, wenn Interesse besteht an der an der Sozialforschung. Ich habe sowieso einige Verlegenheit. Denn ursprünglich hatte ich gedacht, habe ich geglaubt, wenn Sie in der Friedrich-Ebert-Stiftung versprechen, Ende letzten Jahres, kommt diese Studie raus, dann haben wir sie mal vorliegen. Da kann man auch ein wenig aus der Studie zitieren. Und muss nicht so aus den paar Vorerklärungen, die ich hier als Material bloß hatte, wie abgehängtes Prekariat, reden, kann man wirklich mal so eine Studie auch passagenweise durchgehen. Das haben wir ja sowieso ohne die Gelegenheit gehabt, weil sie nicht fertig geworden sind. Jetzt haben sie es im Januar versprochen, wieder nicht. Im Februar ist jetzt versprochen, mal sehen. Also in dem Semester kommt jedenfalls nichts mehr raus. Im nächsten Semester liegt sie vielleicht vor. Wenn es euch interessiert, kann man das mal machen. Dann aber auch anders aufgezogen. Was machen denn die aus dem, worüber wir jetzt geredet haben, in ihrer Wissenschaft? Wie kommen die da vor? Und dazu will ich bloß noch ein paar Hinweise geben. Denkt doch mal dran an die Sorge des Beck, wenn er sagt, Armut ist, wir haben ein Problem mit immer mehr Armen. Wir haben ein Problem mit Leuten, die sich hängen lassen. Die Politik hat offenbar ein Interesse daran, ein brennendes Interesse daran, nicht. Wie leben die Leute? Das wissen Sie, das steht im Statistischen Bundesamt. Die wollen auch nicht wissen, kommen Sie groß damit aus? Auch das ist ihnen ziemlich gleichgültig. Sondern wie reagieren Sie denn auf die Armut, die wir Ihnen beschert haben? Ganz billig war vorhin mit der Wahl, aber auch darüber hinaus, wie steht es mit der Sitte und Anstand, mit Moral, mit Familien, zerfallen Familien, zerfällt der Bildungswille, der Reproduktionswille oder nimmt er überhand bei den verkehrten Leuten, also regeneratives Verhalten unten in der Unterschicht, massenhaft, da wo die Dummies rauskommen dann und die Oberen nicht. Da möchte der Staat offenbar wissen, wie ticken die Leute denn? Und deswegen bestellt er sich solche Studien. Jetzt habe ich vorhin behauptet, im ersten Punkt und auch an ein paar Punkten gezeigt, ziemlich verkehrtes Zeug studieren die da, bringen die da raus in Studien. Ziemlich merkwürdige Begriffe, die den Sachverhalt gar nicht richtig treffen, aber offenbar trotzdem nützlich sind für den Bedarf der Politik, die Leute ein bisschen zu, ja, was ist denn eigentlich der Bedarf, einzuschätzen, damit man sie manipulieren kann. Damit man ihnen Versprechungen machen kann, ähnlich wie die Werbewirtschaft gern wissen möchte, mit welchem Spot kann ich denn den Menschen dazu bringen, den Pulli zu kaufen und nicht den? Das Waschmittel nicht und das. Dieses Auto und nicht jenes. Was muss ich denn tun, damit ich da ein Bedürfnis bei dem anspreche, nicht bloß nach Auto, sondern nach was ganz anderem. Dass mein Auto, was gerade so gut ist wie das andere Auto, von ihm gekauft wird, nicht jenes. So, dieses Wissen wollen. Wie ticken denn die Leute? Das ist offenbar die Basis oder das Material, die Auftragslage für Soziologen. Und die Soziologen entsprechen ihr. Jetzt sage ich nicht, die Politiker fädeln lauter falsche Fragen ein. Das tun sie meinetwegen schon. Die Soziologen bieten diese falsche Ware auch an. Und jetzt will ich die falsche Ware mal für sich analysieren, also zum Beispiel an so einer Studie, und dann sagen, und warum entspricht sich diese Ideologie und der Bedarf an Manipulationswissen der Politik? Das wäre aber ein Vortrag, den wir jetzt wirklich nicht in der nächsten halben Stunde gar fertig kriegen. Wenn ihr wollt, machen wir es halt nächstes Semester. Entweder an der Studie oder auch getrennt davon, aber das können wir mal machen. Was ist denn eigentlich das für Sache? Da studieren Leute Soziologie oder Marketing, ist gleich der gleiche Gedanke, und wollen Leuten, die was verkaufen wollen, entweder Politik oder da kostet ja nichts dafür, außer Steuern, die zahlt man sowieso, und die anderen wollen Waren verkaufen, und die interessieren sich brennend für diese verkehrte Wissenschaft, mit lauter falschen Terminis, mit lauter merkwürdigen Zusammenhängen. Und dazu ein Punkt. Merkt mal auf, wenn ich sage, jemand ist arm, dann zähle ich, wie viel Geld hat er. Was ist denn, wenn ich wissen will, ob ein abgehängter Prekarier ist? Dann will ich wissen, was hat er für Schlüsse draus gezogen? Hat er einen Schluss draus gezogen, leckt mich am Arsch, oder einen Schluss draus gezogen, arm, aber ehrlich und redlich bemüht. Das ist der Unterschied. Soziologen interessieren sich deswegen nie für die Armut, sondern immer für die Armut, also bei den Umfragen, immer für die Armut, wie sie bei den Leuten im Bewusstsein wirkt. Was die Leute darüber denken, wie die Leute sich sehen, wie die Leute vielleicht die Gesellschaft sehen. Kriegen sie einen Grant auf die Gesellschaft, in denen sie arm bleiben, oder kriegen sie bloß einen Grant auf den Polen, der importiert wird, und wo sie meinen, der hat mir die Arbeit genommen, Das möchten Sie gern wissen. Warum? Weil die Armut soll ja nicht beseitigt werden. Aber unerwünschte Reaktionen auf die Armut sollen propagandistisch bekämpft werden. Und dazu braucht es die Wissenschaft. Wie? Wie gesagt, das wäre das Angebot nächstes Semester. Würde ich sagen, machen wir Schluss für heute und gehen in die, wie heißt das Ding? Zum Geier. Geier. Zum Geier.